Moin Moin und hallo zu einem weiteren Game One Plauschangriff. Ist ja nicht so, als ob ich gerade schon einen aufgenommen hätte heute. Ich bin der Gregor. Ich bin der Simon. Ich bin der Trant. Du bist der Trant. Halt nochmal dein Mikro näher dran, bitte. Ich bin der Trant. Ja, okay, das funktioniert ja doch. Ja. Und wir sind heute zusammengekommen für einen weiteren Podcast, der sich gerade angeboten hat, weil es ist passiert, die PlayStation 1 ist 15 Jahre alt geworden vor ein paar Tagen. Am 3. Dezember? Nee, wann kam die raus? Nee, am 3. Dezember. Also in Japan ist sie natürlich 15 Jahre alt geworden. Der 3. Dezember 1994, damals der Stichtag. Und natürlich, wir hatten gerade dieses Jahr das 10-jährige US-Jubiläum, glaube ich, vom Dreamcast und das dementsprechend in dem Video gewürdigt. Aber ganz ehrlich, so sehr ich den Dreamcast mache und denke ich mal wir alle, dieser Podcast, den wir jetzt hier machen, war mir nochmal was besonders Wichtiges, weil für mich ist die PlayStation 1 einfach die beste Konsole, die jemals existiert hat. Für mich speziell jetzt hier. Also ich persönlich finde den Dreamcast sehr, sehr geil. War meine emotionale, vom Herzen her die Lieblingskonsole, aber die PS1, das hat schon reingehauen. Also da war alles und alles war gut und es war 3D und es hat plötzlich, man hat experimentiert. Es gab ständig was Neues. Ich meine, GTA lief zum ersten Mal auf der PlayStation in 3D, weißt du? Und nicht am PC, sondern eben auf der PlayStation. Das war PlayStation 2, muss man dazu sagen, oder? War das PlayStation 2? Das PlayStation, GTA 3. GTA 3 war PlayStation 2. Okay, das war eine aufregende Zeit. Das meine ich damit. Nie so viel Trash, so viel Scheiße. Ich habe so viel Scheißspiele gespielt. Ich glaube, speziell in unserem Alter, wo wir uns dort eben reinbewegen, das ist natürlich direkt in die Teenagerzeit reingeballert, wo die PlayStation 1 kam. Plus, dass da so ein großer Umbruch war von den schönen alten bunten 2D-Geschichten und Nintendo und so weiter. Na, da hat es natürlich vom Image, von den Spielen, von dem Aufwand, von der Kreativität. Ich habe mich noch nie so auf eine Konsole gefreut wie auf die, weil man so viel schon gehört hatte und es hieß irgendwie, welche wird besser, Saturn kommt irgendwie einen Monat vorher, und dann hat man so auf seine, und man wusste ja, Sony ist ja ein unbeschriebenes Blatt für einen, man wusste halt nur Sony, hä? Sony, okay, die machen diese Kackspiele für Super Nintendo und so weiter. Und weiß, dann hat man überall durch und durch in der Maniac und Videogames halt natürlich die ganze Geschichte gelesen, ersten CD-Laufwerk für Super Nintendo was geplant, daraus ist dann die PlayStation entstanden, durch Streit zwischen Nintendo. Nintendo hat so viel geile Scheiße. Nintendo sich mit jemandem streitet, entwickelt der eine Konsole. Nintendo fuckt die Leute ab. Ja, damals war das auch mit Square noch. Mit Square, also da kommen wir drauf zu quatschen, wenn wir dementsprechend uns über die Spiele dort auslassen. Aber es war wirklich was ganz Spezielles eben damals, also das Mitte der 90er eben hier rausgekommen, das, 95 glaube ich, in Europa. Und das war eben zu der Zeit eben, wo wirklich Sega eigentlich gedacht hat, okay, Nintendo hat mit dem Super Nintendo jetzt, haben die einigermaßen gut gehabt, wir haben mit dem Mega Drive gut aufgeholt und jetzt hauen wir nochmal rein und bringen den Sega Saturn raus. Und das wird unsere ultimative Maschine mit der besten 2D-Grafik, die wir machen können. Und wir bauen die so kompliziert von der Hardware her, da werden sich alle draufstürzen und wir werden Marktführer. Und dann kommt Sony und tritt den sowas von in den Arsch, dass man es kaum glauben kann. Mir ist die PlayStation ja dummerweise gerade ins Videospiel doch gefallen. Ich habe da gerade mit einem Hobby ausgesetzt, weil ich hatte die ganze Zeit Super Nintendo, weißt du, keine Ahnung, 14, 15 Jahre alt war ich da. Und dann hatte ich irgendwann mal Augenmigräne, nennt sich das, war ich beim Arzt, der hat immer so geflimmert, weißt du? Und da hatte, was? Ein bisschen näher ran. Okay, und dann, jedenfalls hat dann der Arzt gesagt, so ein Jahr lang keinen Fernseh gucken und so. Und dann habe ich gedacht, Mann. Scheiße, okay, dann verkauf den ganzen Kack. Und in dem Zeitraum kam dann halt die PlayStation 1 und ich habe mich da nur so am Rande für interessiert. Aber ich hätte da gern mitgemacht, aber ich konnte halt nicht, weil ich mit dem Hobby quasi abgeschlossen habe und die ganzen Kumpels im Freundeskreis kaufen sich eine PlayStation. Ich weiß, du warst ein Sonderling, du warst ein Außenseiter Gruppe. Wir haben uns da erst kennengelernt. Ja, doch, ich weiß. Ja, kennengelernt habe ich dich zum ersten Mal, als du vorbeikamst bei mir und Johnny Bazooka Tone dabei hattest. Du mich wieder mit Norbert? Mit jemand anders, keine Ahnung. Aber ich weiß noch, dieses Scheißspiel mit Johnny Bazooka Tone, mit dem Rocker, mit der Elvis-Locke, der Gitarre, Noten verschossen hat. So schlecht. Nee, aber beim Simon war es damals immer so, das war so ein öffentlicher Dorfplatz, kannst du sagen, seine Bude, wo einfach immer Leute rein und rausgegangen sind und ich war auch einer von den Hängis, die ab und zu immer rein und rausgegangen sind und haben sich da halt hingesetzt. Und ich glaube, nach 10 Besuchen oder so registriert der Simon mich erstmal so, dass da jemand ist, den er gar nicht kennt. Moment, wer bist du? Wer bist du denn? Ja, es war ein jedenfalls, bisschen, aber da habe ich halt auch immer rumgehangen. Das erste, was ich halt bei dir gesehen habe, war Resident Evil 1. Ja. In der US-Schachtel. Oh. Ey, ich weiß noch genau, ja, ja. Erstmal diese großen, ne? Große US-Schachtel, ja. Mit die anders aussieht, als, weißt du, diese blöden Cases, die wir haben. Genau, da wollen sie nochmal abheben davon, ne? Genau, hatte irgendwie, es war mächtiger einfach. Es war mächtig, es war eine schöne Anleitung dabei. Ich weiß noch, das erste Bild damals gesehen, irgendwie in der Videogames Maniac, was weiß ich, wollte das Spiel unbedingt haben, dann hatte ich es da und dann waren auch echt viele Leute da, die sich das angeguckt haben. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal VDH, also ein Freund von uns, es war echt spät abends und ich wollte eigentlich nur pennen und der wollte unbedingt noch Resident Evil zocken und war mittendrin. Ich so, ja komm, ich penne einfach, spiel du weiter und geh dann einfach heim. Und ich wach 6 Stunden später auf und der sitzt halt immer noch am Fußende meines Bettes und zockt immer noch. Also da musste, hab ich dann wirklich rausgeschmissen, weil er wollte einfach nicht gehen, er hätte das auch durchgespielt. Also Resident Evil hat damals echt die ganzen Leute, die bei mir so rumhingen, alle beeindruckt. Also ich hatte da echt eine Zeit, wo ich eine Woche nicht spielen konnte, weil ich so Angst hatte. Also auf diese, weißt du, damals war ja alles neu noch, 3D und neu und da hat man mehr Angst gehabt. Genau, diese Umbruchzeit einfach, und wo du, selbst Resident Evil ist ein gutes Beispiel, du hattest ja x-fach Spiele, die diesen gleichen Effekt auslösen konnten, selbst wenn du mit dem Gaming vielleicht nicht mehr so ganz viel am Hut hattest oder vielleicht dann erst neu rangeführt wurdest, weil ich meine, PlayStation hat es ja wirklich erst richtig populär gemacht. Ja, das ist auf jeden Fall populär Technik. Von der Kinderspielzeug-Ecke, wo wir natürlich als Kinder dann damit aufgewachsen sind, mit Super Nintendo und Mega Drive und so weiter und so fort. Eben jetzt wirst du natürlich ein bisschen was, natürlich hast du andere Vorstellungen, was Teenager-Zeitalter dort gern spielen will, deswegen was Cooleres haben und coole Musik und Action und Gewalt und so weiter und so. Ja, ja, es bitte. War halt einfach, ja, es ist natürlich war Popkultur in dem Moment. Genau. Es wurde zu Popkultur, obwohl es vorher nur nerdige Scheiße war. Und es war auch cool. Also die PlayStation hat halt vermieden, dass wir aus dem Hobby rauswachsen, sondern die hat halt dafür gesorgt, genau, dass das Hobby mit uns wächst. Genau. Das ist eben was wirklich perfekt da gepasst hat, dass Sony dann wirklich den Fuß in die Tür bekommen hat, die eben, wo du dachtest eigentlich, der Markt ist zwischen Sega und Nintendo wirklich fest in der Hand und sich da reinzudrängen, da brauchst du entweder einen ganz langen Atem und viel Geld, wie Microsoft dies zuletzt eben gemacht haben, oder du musst einfach wirklich mit der richtigen Idee dann kommen und einfach alles richtig machen von Hardware, von Marketing, von Image und so weiter und so fort. Und es hat ja perfekt funktioniert bei der PlayStation 1. Man muss auch sagen, dass natürlich die Tatsache, dass damals raubkopiert wurde, wie blöde, weil es mit der PlayStation so gut ging, dass das natürlich auch sehr geholfen hat, die Konsole zu verbreiten, weil ganz schnell klar war, ey, hier, bla, kaufst dir die Konsole mit Chip kostet 25 Mark und dann kannst du dir alles brennen. Das war ja wirklich ein Verkaufsargument. Damals mit der PlayStation kamen ja auch diese Verleihgeschichten in den Videotheken. Dass man plötzlich in Videotheken Spiele ausleihen konnte, gerade weil man sie halt kopieren konnte. Ich habe zu der Zeit gearbeitet in einem Laden und das war ein offenes Geheimnis, dass man das deswegen verleiht, weil die Leute es kopieren. Später haben die in der Videothek bei mir sogar Cover mitgegeben zu den einzelnen Spielen. so ausgedruckte Cover, einfach so, ne? So als Service. Mal, wie ging das, bevor der Chip da war? Gab es da nicht auch irgendwie eine... Okay, das war der Wechsel. Da gab es Büroklammer, also dass man die Lade offen lässt, die Klappe, und dann klemmt man hinten den Close-Button irgendwie. Genau. Das war der Wechseltrick. Darf ich erzählen, wie es ging? Bitte. Also bei mir war das eine alte Pommes, die ich da weil die hat genau reingepasst. Ihr kennt ja die PlayStation 1, jeder weiß, wie die aussieht, hat sie vor Augen. Dieser Mittelring ging halt auf die Klappe und dann war eben so ein kleiner Drücker, der im Grunde der Konsole gesagt, pass auf, die Konsole ist zu, du kannst jetzt starten. Mhm. Und wenn man die eben fixiert hat, dann war die Lade eben offen und die Konsole hat trotzdem gedacht, sie ist zu. Du musst erst mal booten. Und dann konntest du mit irgendwas booten und da war es ja dieses genau, und ungefähr beim Ende vom 2, es war wie bei Mario Kart oder so, weißt du, der Ampeltrick, so der Schnellstart, das war so, okay, jetzt, pam. Als sie langsamer geworden ist, ne, du musst ja mal gucken, einmal wird sie schneller. Man hat quasi gebootet und hat dann die Konsole verarscht und hat schnell die CDs ausgetauscht und das hat langfristig das Laufwerk kaputt gemacht, die Konsole kaputt gemacht, das hat alles kaputt gemacht. Dass du die nachher, also bei mir ist die nachher nur hochkant gelaufen einige Zeit, dass du die hochkant stellen musstest, weil das CD-Laufwerk sonst nicht reagiert hat. Kumpel hat Löcher ins Gehäuse gebohrt, damit sie mehr Abluft kriegt. Und jeder PlayStation-Besitzer hatte diese Phase, dass die Konsole irgendwann nur noch ging, wenn man so rumdreht oder auf die Seite oder wenn man irgendwie, weißt du? Was ich dann sehr lustig fand bei der PlayStation 2, habe ich schon gesagt, okay, die machen schon mal im Voraus, dass man die hochkant hinstellen kann. Exakt. Weil so hast du die ja nur noch betrieben dort. Irgendwann, glaube ich, haben wir sogar... Also es war ja nicht nur, dass du Kopien so damit spielen konntest, weil Importe auch natürlich, du auch Region Encoding hast und bei mir damals die große Importzeit erst dann losging mit der PlayStation. Ja, bei mir auch, Als Rollenspiel-Fan, dass du dann eben wirklich den Zyklus dann kanntest, wie du das Teil austauschst und ich habe die CDs dann rausgeschnippt irgendwann mal, ja. du konntest also die erste lädt und dann packst du die andere runter und schnippst die andere raus und hast mit einer flüssigen Handbewegung kannst du das booten dann. Da bist du so gut drin geworden. Na? Ich konnte das so DJ im Leben. So genau, so rein damit. Und irgendwann einfach, weil du es so oft machen musstest. Aber das war schon, ich meine, man hat sich echt geholfen damals. Also das war halt einfach... Ein gängiger Trick, den jeder kannte, der diese Konsole hatte. Bis ich mir dann einen Chip extra habe einbauen lassen, auch für viel Geld. Irgendwann ging es ja auch nicht mehr. Irgendwann gingen diese Wechseltricks nicht mehr, weil die Leute ja auch nicht blöder werden. Die bauen eben das Modell um. Also verglichen mit dem allerersten PlayStation-Modell, was rausgekommen ist, sind natürlich jede Features gestrichen worden. Hinten hattest du die Composite-Ausgänge, wo du das nochmal an die Stereoanlage anschließen kannst, was auch ein großer Schritt war. Eben cooler CD-Sound und das war ja für viele wirklich die erste. Ja, Wipeout und Ridge Racer, das hat ja auch dann richtig geile Mucke. Wo du dann einfach... wirklich geil, auch von der Anlage hörst du geilen Sound raus und nicht diese Bleep-Blop-Scheiße meist, die du da vorher hattest. Ridge Racer 2! We're ready and waiting for you! Come on! Pull up to the starting line and grab your engine! Ey, was ich immer noch am besten finde, das hat mich damals so geflasht und tut's heute noch, dass dieses Ridge Racer einlegen, kurz laden und danach CD raus und das läuft und du kannst sogar noch eine eigene CD einlegen. Das fand ich so geil. Das ist ja heute normal. Aber. Genau. Ridge Racer, das erste Spiel, was dafür gekommen ist. Und du hast ja eigentlich nicht gedacht, dass so ein aufwendiges Spiel war. Die Grafik war ja echt gut bei Ridge Racer. Dass das komplett in 30 Sekunden in die PlayStation geladen ist. Ne? Während man noch Gallagher spielen kann. Also das komplette Spiel ist in der PlayStation drin. Man kann eine andere CD reintun währenddessen. Und da die Musik als Musiktracks abgelaufen sind, dann hat die eben Track 2, 3 und 4 eingemacht. Ich glaube, wir hatten dort, ich weiß nicht, so Scatman, die Single oder irgendwie so ein Scheiß. Ja, ich weiß. Den ganzen 90s-Crap, den man damals gehört hat. Ja, ne? Der ist dann, du hattest ja eh so ein Rotterdam Nation Hardcore. Rotterdam Nation. Techno gedüdelt, da konntest du es austauschen, dann ist es eben mal Scatman John oder NSYNC gewesen. Wie zufrieden man auch war. Ich meine, in der Anfangszeit der 3D, da warst du zufrieden mit einer Strecke. Das ganze Spiel bestand aus dieser einen Strecke, deswegen kann sie auch, weißt du, geladen werden, ist dann im ROM der PlayStation und fertig. Mhm. Eine Strecke und damit hast du das ganze Spiel über dich beschäftigt. Dann haben sie so rückwärts, dann hast du noch die Rennen gegen den, der Schwarze war noch im ersten, gell? Ich glaube, ich war im zweiten. Der Schwarze war im ersten und in Ridge Racer Revolution war der Weiße. Danach. Genau, das meine ich. Die haben es wirklich, heute würde ein Aufschrei, weißt du, wenn du nur eine Strecke, das geht ja gar nicht mehr heute. Nicht, aber war damals aber auch wie krass, das war damals, war wenig, aber man war damit noch zufrieden. War auch ein Starttitel, aber ich muss da auch den Effekt einfach, würde ich sagen, vom Start her, weil der Saturn kam eben ein paar Monate vorher und ich meine, jeder von uns hat... Der kam, glaube ich, nur ein oder zwei Monate vorher. Der kam kurz vorher und der hatte eben quasi seinen Launch mit Virtua Fighter, glaube ich, damals, also das erste 3D-Prügelspiel, was du hattest. Du hattest Daytona USA, was dann auch ganz gut aussah. Und Resident Evil kam auch, aber ein bisschen später und war auch nicht mehr so gut. Ja, ich habe es auch für den Saturn gehabt, damals nur Resident Evil 1. Aber auf jeden Fall dann, als die PlayStation dann vergleichbar gekommen ist, kurz später nach dem Saturn, hat es den Saturn eben weggeblasen. Du hattest eben Virtua Fighter auf dem Saturn, du hattest Battle Arena Toshinden auf der PlayStation 1, was natürlich als Spiel wahrscheinlich nicht ganz so gut war, aber die Grafik war fand damals ohne Scheiß richtig Hammer. Geil. Also Virtua Fighter hatte ich nicht gespielt, aber ich fand Toshinden damals so gut, weil es hat ja auch noch diese geilen Kameraschwenks gehabt, die Moves waren schnell. Schwenks, Moves, Musik, reingeballert, die Gitarrenmucke. Es ist auch die Serie, die am meisten abgebaut hat, wo die hätten aus der Marke wirklich was machen können und stattdessen haben sie Teil für Teil immer schlechtere Teile abgeliefert, bis es wirklich lächerlich wurde. Die ist auch komplett gekillt. Ich glaube, es sollte mal für die PS2 jetzt kommen. Bei Toshinden gab es auch die erste sexy Tussi im Spiel, Sophia. Mit Leder. Domina da. Ja, genau. Und ich habe irgendwie den Rungo genommen oder Rango oder wie der hieß. Der alte Opa war das, oder? Nee, das war der fette Typ mit dem Muskeln und der Keule. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall, als es gekommen ist, so ein richtiges fettes, super Startline-Up. Ja, und dann, und man hat auch immer so, man hat immer, also ich weiß noch, dass ich zum Beispiel mir Tosh hinten geholt habe und mit dem Kumpel abgeklärt habe, pass auf, du holst dir Tekken, weil der war unbedingt großer, wollte unbedingt Tekken haben. Ja. Und damals wusste man ja nicht, ja Gott, Tekken sieht irgendwie ein bisschen weniger schön aus. Ja. Tekken 1 sah hässlich aus. Verglichen damit. Aber aber es war ja dann, letztendlich ist es ja doch das bessere Spielsystem im Grunde, hat sich ja auch etabliert. Und das war, fand ich geil, dann hat man irgendwie, da hat man sich noch, weißt du, da hat man sich noch richtig auf ein Spiel gefreut, weil alles neu war. Also eben. Also alles war neu, weil es eben 3D war und nie gesehen. Und bei mir hat sich ein Kumpel dann die PlayStation geholt und ich hatte damals gedacht, holst du den Saturn vielleicht, durch Geld gespart, aber war mir noch nicht ganz sicher. Ein Kumpel von mir hat es gekauft, damals glaube ich 599 Mark, also wo es komplett hier rausgekommen ist. Und der Startline-Up war eben sowas, du konntest dich wirklich entscheiden zwischen 5-6 Titeln, die dann wirklich auch jeder was eigenes waren. Du hattest Ridge Racer, du hattest Wipeout, du hattest Destruction Derby, was ich unendlich geil fand. Du hattest Jumping Flash, wenn sowas sein muss, Rapid Reload als Metal Slug Klon. Extreme Sports, bla, wo man eben so Rennen fahren musste auf Skateboards und ähnlichem, Mountainbikes. Auf jeden Fall hast du direkt am Start, konntest du dir aussuchen zwischen diesem wirklich Startline-Up, was wirklich gut eben war, und jeder hat ein bisschen was anderes bekommen. Mein Kumpel hat Wipeout mitgenommen und Destruction Derby, natürlich zwei Racer und so weiter, aber Wipeout war speziell ein Ding, wo ich wirklich, also das hat mich so gefesselt. Das war echt gut. Vor allem sah das damals schon schön scharf und schnell und flüssig aus. Scharf, schnell, genau, der Speed, die Techno-Musik, du hattest dort Chemical Brothers Sounds mit drauf und so direkt von CD abgespielt, und das fällt natürlich direkt in die Hochzeit von Techno und so weiter und fort. Hast du natürlich nicht diesen Rotterdam irgendwas Stil wie bei Ridge Racer, aber Wipeout war für mich über Ridge Racer sogar noch das definierende Spiel damals, wo du einfach das, und du hattest diese Demo-Disc, fällt mir dann doch auf. Ja, der T-Rex. Und der Delfin gab's auch, oder? Ein Manta war das. Ach so, okay. Ein Manta rauchen, wo einmal gezeigt wurde, ey, 3D-Grafik ist jetzt angekommen. Ne? Und da fing auch die Zeit der Demos dann an. Also, dass man so in dem Laden, in dem man sein Spiel gekauft hat, in Zeitschriften und so, bekam man dann immer diese quartalsmäßigen Demo-Discs. Und jedes Mal gab's wirklich Demos von Spielen drauf. Genau, jedes Mal war irgendwas Geiles drauf. Ich habe auch so manche Demos wie die Colony Wars zum Beispiel. Ja. Eine Demo, da hatte ich damals mit der Uni gerade angefangen, und da war diese Demo gerade raus, und da war auf der einen Disc drauf Colony Wars und Parappa the Rapper. Was zwei komplett unterschiedliche Spiele sind, aber wo du jedes Mal, wo du eine Demo hast, dann weißt, ey, jetzt kommt irgendwas Geiles. Colony Wars hat auch der Sound. Ne? Ich habe die Anlage neu angeschlossen extra, deswegen für den Surround-Sound und so weiter. Und Colony Wars war so eine Explosion an Gregor, warte mal, du kennst bestimmt, eine Demo habe ich auch ständig bei einem Kumpel gespielt, und zwar war das so ein Micro Machines-Klon, aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Was war das nochmal? Speedster. Nein, nicht Speedster. Irgend so ein komisches Micro Machines-Spiel. Halt auch mit einem kleinen Autochen, wo du über den Kurs fahren musst. Aber das war auch nur eine Strecke, zwei, drei Autos und so. Wir haben es ewig gezockt. Speedster hatte ich auf der Demo drauf. Das war auch so ein Micro Machines-Style und hat echt geile Musik gehabt. Die habe ich mir sogar gerippt von der Demo-Disc dort. Und da gab es ja auch so Demos drauf, wie Spider zum Beispiel, wo du mit dieser komischen Spinne rumgelaufen bist, falls du dich erinnern kannst. Das sagt mir noch irgendwas, ja. Oder Excalibur, irgendwas in 3D durch. Micro Machines V3 können wir jetzt gerade mal. Wollte ich gerade sagen, wie gut das war. Das beste Micro Machines, oder seit dem, also V3 ist das auch, Beste. Ja, da gibt's absolut. Allein die Level, der Blatt-Level, wo alle sich auf dieses blöde Blatt irgendwie... Oder Billardtisch, so von wegen, wo jeder Schiss hat, komme ich um die nächste Kurve, neben mir ist der Abgrund, auf der anderen Seite ist das scheiß Loch, und von hinten kommt einer an mit so einem Drecksschild, mit diesem Boxschild, keine Ahnung, oder mit dem Hammer. Wir haben das damals wirklich wie blöde gespielt, und dann hatte man, da gab es dann auch das Multitap, das Hörnchen, womit man dann mit mehreren Leuten spielen konnte. Also, wenn ihr das beste Micro Machines spielen wollt, müsst ihr eigentlich eine PlayStation holen, V3, oder ihr holt euch einen Emulator oder das so. Das Blöde ist, das kriegst du heute nicht mehr so an die Leute ran, weil es halt auch schwer ist. Du musst dir die Strecken kennenlernen. Ich habe mir das irgendwann nochmal gekauft für die PS1 und wollte dann so einen lustigen Zockabend machen. Und ich so, hier, komm, lass uns Micro Machines spielen, das ist das Lustigste. Aber die kriegen halt immer nur auf den Sack von mir. Natürlich. Durch die Sicht eben. Du siehst das Gleiche, was ich bei Chinatown Wars zuletzt wieder hatte. Dadurch durch die Top-Down-Sicht. Du siehst eben nicht, was vor dir ist. Und wenn du nicht weißt, wie die Strecke jetzt verläuft. Ja, aber bei Micro Machines ist es ja auch Teil des Spiels, dass du so dir merken musst, okay, ich fahre jetzt super schnell und gleich muss ich aber bremsen, weil da kommt die Kurve, sonst fliege ich zum x-ten Mal irgendwie auch über den Tisch. Den Thrill auch als, den Thrill. Auch als Demo gespielt wurde ich damals, ohne Ende das Zeug. Ohne Scheiß, V3 ist 100% Spiel. Also seitdem hat Micro Machines nie wieder so viel Spaß gemacht, weil sie auch nie wieder so gute Strecken hatten, meiner Ansicht nach. Also Geschmackssache, aber ich weiß noch, hat mich damals mega geflasht. Das fasst ein bisschen den Appeal, glaube ich, den Reiz an der PlayStation 1 eben aus. Du hattest die Explosion an, also wir haben hier jetzt wirklich hunderte von Titeln hier stehen, die wir, glaube ich, mal kurz abgeben und uns mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen und dann ein bisschen was dazu erzählen. Soll ich einfach mal ein paar vorlegen? Lass gerade noch reden. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach alle mal durch und jeder quatscht eben über ein bisschen was kurz und dann schauen wir mal. Okay, wir können ja einfach, jeder sagt so, wir gehen so Reihe Wir gehen der Reihe durch. Jeder sagt ein Spiel. Ich fange mal an mit, weil es auch eins meiner Spiele war, Assault Rigs. Assault Rigs. ist halt heutzutage, würde es keinen mehr interessieren, aber damals war das halt geil. Es war so Panzer gegen Panzer in so einer pseudo-virtuellen Welt, also halt natürlich 3D und alles. Das Geile war, dass es eben zum einen eine Waffe gab, die eine Rakete war, die man nach dem Abschuss steuern konnte. Das war damals für mich der absolute Hammer. Stimmt, das hat dann die Ego umgeschrieben. Genau. Heute ist das natürlich Standard. Heute erwartet man sowas bei bestimmten Waffen, aber damals war das ja mal. Und es gab eben einen Link-Modus und das hat mir am meisten Spaß gemacht. Man konnte halt wirklich das mit einem blöden Kabel... Das erste. Das Novum, wo du zwei Konsolen miteinander anschließen kannst, mit zwei Fernsehen und dann gegeneinander Multiplayer machen kannst. Was irgendwann war ja sogar der Link-Anschluss, glaube ich, wegrationalisiert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist eine Frechheit, das war so ich toll. Ich habe bei jedem, also auch danach, so beim Nintendo 64 habe ich gehofft, oh bitte lass eine Link-Funktion drin sein. Beim GameCube habe ich später gedacht, lass eine Link-Funktion drin sein. Es kam nie wieder. Und eigentlich erst seit mit Online-Zeit. Aber es ist komisch, weil es hat wirklich super funktioniert. Das hat auch Spaß gemacht. Wir haben Abende gehabt, wo wir von Command Conquer über Assault Rigs eigentlich bis zu Final Doom alles gespielt haben, was irgendwie, was auch nur geht. Hauptsache, es ging im Link. So. Also bis du das Setup dort gemacht hast, also ich kann mich erinnern, dass ich meinen Fernseher mal mitgeschleppt habe zu einem Kumpel, damit wir das dort aufbauen und zum Beispiel Command Conquer miteinander spielen oder Ridge Racer. Raiden. Ach so. Raiden Project. Fiel mir gerade auf, bei Raiden Fernseher Project, auch ein geiles Spiel. Der Top-Down-Shooter meinst du? Genau, man konnte den Fernseher dann nämlich auch man konnte den Fernseher auf die Seite Hochkant stellen und konnte Hochkant spielen. Aber Raiden Project war damals echt saugeiles Spiel. Also direkt aus der Arcade übernommen und eigentlich für mich habe ich keinen Unterschied gemerkt. Okay, jetzt habe ich schon zwei Spiele genannt. Assault Rigs und Raiden. So, also, du bist dran. Ja. Nur Mann, was soll ich nur sagen? Ja, such dir was aus. Wir haben eine Liste. Wie ich am Anfang gesagt habe, ich hatte ja nie eine PS1. Ich habe mir 99 eine gekauft, als sie verramscht wurde mit Tekken 3 Platinum und das war auch mein einziges Spiel. Du bist so armselig. Die komplette PlayStation aber eine N64 hast du dir gekauft, du Honk. Ja, da war ich ja auch geil drauf. Da ist ja auch die Hype-Maschinerie voll auf mich angesprungen, umgekehrt. Ich hab gedacht, ach, PlayStation, ey, geht auch vorbei. Ey, Nintendo 64, ich würde alles wegrocken. Guck mal, dann gebe ich dir mal ein Stichwort. Aber ich glaube, Gran Turismo. Nee. Hab ich auch nicht. Also habe ich natürlich auch bei Freunden gespielt, fand ich auch ganz cool. Aber heute bist du ja großer Gran Turismo-Fan. Ja, aber mich hat halt immer diese Pixelgrafik bei der PlayStation genervt. Am Anfang fand ich halt Torschinden geil und so. 3D hat mich weggeblasen, wie bisher nichts mehr. Dieses ganze 3D-Zeug, aber später fand ich halt, das war mir alles zu pixelig und ich fand auch die PlayStation technisch nicht so schön. Aber trotzdem habe ich halt so gut wie alle Spiele mitgekriegt durch halt den Freundeskreis. Ja, also angefangen am Anfang Ridge Racer und Toshinden, dann halt Resident Evil hier bei dir, Simon. Ich habe bei einem anderen Kumpel Resident Evil komplett durchgespielt, ohne jemals einmal das Pad in die Hand zu nehmen, weil der hat es nicht mehr durchgespielt. Ich saß immer dabei, weißt du? Und du kannst es auswendig. Es war geil, es war auch zum Zugucken geil. Lass ein bisschen über Resident Evil, glaube ich, mal im Detail quatschen. Gleich Resident Evil, ich will nur kurz noch zu Gran Turismo was sagen. Das hat mich damals weggeblasen, wie die Replays und wie das Intro aussah. Das war super. Ja. Man dachte echt so, okay, das jetzt gerendert? Ist das Echtzeit? Warum sieht das so echt aus? Ja. Und das war ja wirklich so bei Gran Turismo. Die haben ja von Anfang an haben die ja mit den Replays immer so noch Filter drüber gehauen. Wo du gemerkt hast, dass auf einmal dieser Aufwand, der in den Replays dann drinsteckt. Ich war nie ein Rennspiel-Fan, aber das hat mich echt begeistert, weil wegen der Optik. Du konntest es auch Leuten zeigen. Man ist da ja halt auch gern schöne Rennen gefahren und so. hat sich dann gefreut, boah, das war eine geile Kurve oder ein gutes Überholmanöver. Jetzt schaue ich mich jetzt nochmal an. Und das ist ja bis heute ist das ja auch noch so ein Kernteil von allen Rennspielen jetzt. Ja, es gibt wenig Spiele, die machen es besser als Gran Turismo. Nee, wirklich nicht. Du hast auch bei Gran Turismo bestimmt den Cheat reingemacht, damit auf der Nachtstrecke die Framerate verdoppelt wird. Nein, habe ich nicht gemacht. Nein, das war. Ich hatte Gran Turismo aber auch japanisch, es war schwer genug. Okay, das war schwer dann wahrscheinlich dort durchzunavigieren, aber das war die einzige, es gab eine Nachtstrecke in Gran Turismo 1 und Gran Turismo lief mit 30 Frames, was natürlich für ein Rennspiel ganz gut ist, ganz okay ist, aber in der Strecke, weil die weniger aufwendig ist, konntest du quasi 60 Frames umschalten und die eben fahren und nicht nur dann im Replay oder sowas dir angucken. Und dann war es eben nochmal flüssiger und sah noch mal besser aus. Also so der Technik-Nerd, der dann wieder sich dann extra freut, wenn es dann flüssiger läuft. Oh, es ist toll. Nee, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Ähnlich wie von Ridge Racer, es dann zum Beispiel bei Ridge Racer 4 eine Demo gab, wo der erste Teil in 60 Frames läuft, anstatt in 30. Ja. Ne? Bei Ridge Racer Type 4 zusammen. Ja, stimmt. Das zusammen mit dem Nagicon. Ist das nicht sogar das ganze Ridge Racer, was dann da dabei ist? Ist ja nur eine Strecke. Ja, es ist die Disc, die ich auch noch behalten habe. Ich habe zu Hause, also die Ridge Racers habe ich zu Hause noch. Das ist auch eine meiner Lieblings-Racing-Serien einfach, weil die, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich da investiert habe. Und dann kam noch mal Ridge Racer, was noch ein anderer Schnack war mit supergeiler Musik. Ja, aber das war wieder diese Techno-Mucke im Kopf. Ridge Racer war doch voll lahm, kann das sein? Oder? Nee, Ridge Racer war toll. Ja. Ridge Racer? Ridge Racer war der dritte. Ich habe es halt nie komplett gespielt. Ich weiß nur, man konnte Autos tunen, glaube ich. glaube ich. Du konntest, auch, genau, da wurde ein Tuning-Feature so dazu geparkt. Genau, und es waren anders. Komische Autos auch. Es war wirklich genau, dann, genau. Ich mag, ja, war komisch. Ich mag eigentlich bis Type 4 mag ich alle Ridge Racer. Weil einfach, weißt du, Teil 1 war jeder, okay, jeder, Arcade, Teil 2 genau. war eine neue Insel, genau, die jeder auch Teil, schön, aber die Teil 3 was, war eben so, das hatte was Eigenes, es das hatte was sehr Eigenes. Und es, also unter Fans auch, die unter Ridge Racer Fans gibt Ridge Racer auch mit als einer der besten, es war eben auch ein eigenständiger Konsolentitel vor allem. Die hässlichsten Autos waren auch immer am schnellsten, waren, so komische Krüppchen. Ja, genau, die so zusammengequetscht wurden, ne, aber alleine du fängst an und hast diese Steilkurve nach oben und dann diese dicken... Du meinst diesen beschissenen Berg? Ja, du hast da hoch und dann geht's runter. Und das fand ich eigentlich immer blöd, weißt du, am Anfang mit den langsamen Autos riechst du da den Berg hoch und die Kiste schaffst dann über 50 raus. Dann habe ich mir gedacht, ach. Aber das ist ja das Geile, weil du hast ja dann später mit den dicken Autos, eben. Hast du gemerkt, wie schnell du plötzlich bist. Ja, okay. Das war, glaube ich, also das ist, eigentlich hast du recht, es war wirklich lahm am Anfang, aber das ging später ziemlich also, ab. Also Ridge Racer hatte mich auch extrem geflasht. Also hat mir mehr Spaß gemacht als Type 4, auch wenn das, ich finde es cool, dass Ridge Racer immer so ein eigenes, in sich geschlossenes Setting hatte, aber immer ein anderes und nicht einfach nur so wie Gran Turismo immer dasselbe ist. Type 4 hat dann den Geschmack ungefähr reingebracht, wie im Rest aussehen wird. Ne? Also du hattest dort einen Rennstall, den du gemanagt hast, was auf einmal ein neues Feature hat bei Ridge Racer Type 4 und ich glaube, man kommt auch nicht umhin, dort die Special Joypads dazu haben, die da mit dabei waren. Also, das Negicon, was du, das war quasi so ein Controller, der in der Mitte durchgebrochen war, ja. Ne, wo du dann das erste Mal vor Analogsticks, vor, also Lenkräder gab es natürlich, aber wo du mit einem Joypad analog steuern konntest, wie du es gedreht hast und es hat, also das war das, war für auch noch so eine Zeit, wo ich gedacht habe, was wollt ihr mit analog, ey, digital ist doch viel geiler. Aber ja, ich weiß nicht, wusste, was analog ist. Genau, es ist halt irgendwie so, ach und so drehen, das ist ja auch ein komisches Prinzip, also so zu steuern, aber es hat gut funktioniert und plus zwei Buttons waren auch noch analog. Stimmt, genau, damit man analog Gas geben und bremsen kann, was du auch erstmal trainieren musst, wenn du die ganze Zeit nur Mario Kart gespielt hast. Auch, oder? Das war von Namco, die dann eben Ridge Racer gemacht hat. Das gab es eben für die Ridge Racer schon mal dazu. Und für Ridge Racer Teil 4 kam nochmal das Jog-Con mit dazu, was ich daran erinnern kann. Ja, es ja, war so geformt. Es war so geformt wie ein N64-Pad mit so einem Griff auch nochmal in der Mitte und zwei Griffen nach außen. Ja, mit diesem und da mit dem Daumen so. In der Mitte hast du einen Jog-Shuttle. Das ist eigentlich so ein Bedienelement, was du eben auf Videorekordern oder Matzen oder sowas dann drauf hast. Es war nicht ganz so gut wie das Negicon, aber es hat auch nochmal was gemacht. Bei Ridge Racer es gab auch so einen Rollenspiel-Controller von Esky damals. Den One-Hand-Controller. Mit einer Hand zu bedienen war. Ja, stimmt. Wo du heißt auf heute Remote and Handshake. Ungefähr. Ja, genau, so sah das ungefähr, aus, so prototypmäßig. Aber Ridge Racer, wirklich groß auf der Playstation. Das hat leider abgebaut, finde ich auch dann später. Ja, einfach. Nach dem vierten ging es bergab. Der fünfte irgendwie. War nochmal interessant, einfach weil es das erste PlayStation 2-Spiel war. Ne, ich fand richtig geil. Weil bei der PlayStation 2 bin ich dann ins PlayStation-Zeitalter eingestiegen. Ja. Da hat Ridge Racer das letzte Mal noch geflasht einigermaßen, weil Gran Turismo noch weit weg war. Gran Turismo da auf der PlayStation 1 und dann 6 und 7. Okay, Dinger, sagen wir es mal so, ne, die dann für Xbox und PS3 gekommen sind. Aber auf der PlayStation 1 eben, also ich werde meinen Ridge Racer Type 4 nicht mehr weggeben. Ne? Das ist von der Musik her, vom Spiel her und so weiter, die Ridge Racer 1 Disc, die da noch mit guter Qualität hier mit dabei ist, das ist für mich so richtig so einer der definitiven Racer, die dort gekommen ist. Plus über die Wipeout-Sachen haben wir ja auch schon gesprochen. Ja, plus Wipeout, auch Destruction Derby ist wirklich eine coole Sache, die so eigentlich gar nicht mehr gemacht wird. Also ich meine, heutzutage ist das in jedem Spiel drin, dass man sein Auto zerschrotten kann. Aber also, das war ja schon wirklich... Es ist ein bisschen aufgeweicht, eben dadurch, dass du so viele Rennspielelemente in einem Open-World-Spiel zum Beispiel hast, wo du dann wirklich sekundär ist und nicht eben auf die Spitze genau durchdesignt ist, wie bei einem richtigen Racer. Und auch wenn du Need for Speed oder sowas hast, die sind natürlich speziell aufgebaut. Auch Need for Speed 1. Das war so geil bei Destruction Derby, wenn man diesen Battle-Modus gespielt hat, weißt du, so eine runde Arena einfach nur hast, wer am längsten überlebt, das war eben, der legitime Nachfolger von Mario Kart für mich eben, was das dort angeht im Multiplayer. Ja, wobei, aber da gab es ja noch Twisted Metal. Twisted Metal, stimmt. War da schon noch ein bisschen mehr, Twisted weil da gab es ja... Ja, das war Twisted Metal kam, ist natürlich direkt am Mario Kart natürlich. Twisted Metal eben Mario Kart mit hier richtigen Autos und dem bösen Clown Sweet Tooth wieder dort ist als Charakter. Wurde übrigens gemacht von dem God of War-Macher hier, David Jaffe hat Twisted Metal entwickelt. Ja, aber also ich meine, Twisted Metal war ja cool damals, aber ich meine, das ist eigentlich wirklich scheiße. Ich meine, man ist aufeinander zugefahren, hat so schlecht... Ich hab's nie richtig gespielt, leider. Ja, aber irgendwo hat's dann doch Bock gemacht. Also einerseits hat's ja einen Splitscreen gehabt, sodass du nicht linken musstest und andererseits, ich weiß auch nicht, warum mir das so viel Spaß gemacht hat, aber ich habe das auch mal wieder gern gezockt. Ja, also den ersten habe ich auch damals viel gespielt, aber ich hatte kein eigenes zum Beispiel. Ich habe es mir nicht gekauft, weil ich fand es dann doch nicht gut genug, um es zu besitzen. Ja. Aber das hat man schon gespielt. Das meine ich aber auch, damals gab es auch noch nicht so viel Auswahl. Damals gab es wirklich so jeden Monat, wenn man Glück hatte, mal ein geiles Spiel, was sich dann auch fast jeder gekauft hat oder so. Und das war noch nicht so wie heute. Also wenn ich jetzt an diese Weihnachten denke, kann man sich tot kaufen. Und vor allem, du kannst es dir mittlerweile auch leisten. Das, glaube ich, kommt speziell in unserer Altersklasse eben nochmal dazu, dass du ein anders herangehst. Ja, aber ich weiß noch ganz genau, dass damals wirklich in dem ersten Jahr der PlayStation nur wenige Spiele kamen und dass man so auf eine Sache lange gewartet hat, ja, bis die dann endlich da war. Stimmt. Also, du warst schon, zum Beispiel ein Kumpel von mir war schon so weit und hat sich für 70 Mark, glaube ich, NBA Jam auf der PlayStation gekauft. Ja, weil man einfach irgendwas spielen wollte, ja, was Neues. Genau, ja. Na, wo du selbst dachtest, okay, das ist nicht so gut ich wie vorher. Ich hatte tatsächlich auch, ich habe mir NBA Live irgendwas. Ich hasse Sport. Ich hasse wirklich Basketball noch mehr als Fußball. Und ich habe mir ein Basketballspiel gekauft. Das ist so deprimierend. Also es zeigt nur, dass ich wirklich auch, ich hatte nichts. So, wollen wir das so machen, dass wir also wir haben es hier jetzt schon quasi ein bisschen genremäßig aufgetrennt, dass wir einfach, wenn wir uns über ein Spiel versteigen, wir können ja auch nochmal drüber reden, was da sonst war. No? Jetzt, wo du Sport angesprochen hast, da können wir auch nochmal, glaube ich, mal kurz durch. Ich glaube, wir sind alle jetzt nicht die größten Sportfans jetzt hier. Das ist so die letzte Phase, wo ich noch richtig Sportspiele gespielt habe auf der PlayStation 1. Ja. Natürlich die diversen FIFAs, die dann damit gekommen sind. Ich habe auf Japanisch Winning Eleven gespielt damals. Was ja PS ist. Woraus PS daraus geworden ist. Da gab es vorher ein Goldstorm, glaube ich, hieß das erste, was mit so riesigen Toren war, was erstmal aus Japan rausgeholt, wo sie sich entwickelt haben. Und während der Zeit wurden eben auch wirklich dann ganz viele Fußballspiele rausgebracht. So wie Adidas Power Soccer, glaube ich, sagt euch wahrscheinlich auch stimmt, nichts. Stimmt, ja, da gab es eine ganze Schwemme von. Adidas Power Soccer mit Ronaldo Wii Football gab es noch. Genau, alles unendlich viel Zeug, was speziell in dem da gab es noch richtig viele Weißt du, wo sich viele auf den Markt gedrängt haben mit ihrem Fußballspiel. Genau, wir wollen auch ein Stück vom Kuchen. Und ja, die haben sehr gemerkt, natürlich EA, speziell mit FIFA, die sich auch auf der PlayStation konzentriert haben, die haben extra damals eben auch einer gegründet, warum Sega dann komplett mit dem Dreamcast natürlich auch mit dem Saturn baden gegangen ist, weil EA sich geweigert hat, dafür Sportspiele rauszubringen. Sega hatte damals selber coole Fußballspiele. Sega Worldwide Soccer, Victory Goal habe ich damals sehr gern gespielt. Kann sogar die Musik auf der Gitarre nachspielen, sehr schlimm. Guitar Freaks, das können wir später. Das war jetzt gerade mein Stichpunkt. Das fand ich nämlich damals geil. Also mittlerweile geht mir der ganze Guitar Hero so auf den Sack, ich kann es nicht mehr sehen, aber damals fand ich das richtig fett. Ja. Auf jeden Fall eine Menge Sportspiel Klumpquatsch, aber machen wir Musikspiele mal jetzt. Ja, ich habe das einfach überlabert. Nee, aber ist ja auch richtig, weil wir wollen ja eh so einen Streit. Genau. Es ist lächerlich eigentlich. Bei Konami müssen hoffentlich Köpfe gerollt sein. Ich hoffe. Weil die hatten wirklich. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Geld mit Bemani verdient wird. Wie viel Geld mit diesem Guitar Hero Scheiß verdient wird. Eben, die nochmal die... Also die hatten das schon Jahre, bevor es groß wurde, hatte Konami schon das Monopol darauf. Und die haben es wirklich geschafft, das zu versauen und es jemand anderen zu geben. Also Harmonix und weißt du, welche Publisher gerade was haben. Also Harmonix... Activision hat die Guitar Hero oder die Hero-Mode. Konami heute. Wer macht... Ja. Konami macht ja gar keine B-Money. Konami hat es ja probiert, ne? Mit Rock Revolution. Ist letztes Jahr rausgekommen, was so ein so unglaublich trauriger und schlechter Rockband- und Guitar Hero-Klon ist. Aber Konami hat das ja eigentlich erfunden, Mit der Plastikgitarre, ich weiß noch, wo es dann die Zeit gab, wo wir diese Gitarren haben wollten, ne? Die es dann nicht mehr gab und dann musste man nachbauen. Du musstest dann schlechte nachbauen, weil es gab die original Konami-Gitarren nirgendwo mehr und dann hast du billige Sachen für 30€ in Japan bestellt, die dann geliefert 60€ gekostet haben. Nichts anderes als heute Guitar Hero. Und als Guitar Hero angekündigt wurde damals, habe ich gedacht, Alter, mit dem Nerd-Scheiß holen die hier keinen Blumentopf. Das geht unter wie Sau. Keiner gibt 100€ für Spiel plus Gitarre aus. Und was ist dann passiert? Die dickste Scheiße ist... Die trauen sich sogar jetzt, weißt du, jedes Jahr ein neues Plastikset auf den Markt zu werfen. Wer kauft das denn? Wer kauft denn zwei von diesen Rockband-Dingern? Kein Mensch eigentlich. Ja. Ich hab neun Plastikgitarren zu Hause stehen. Ja, aber das geht einfach nicht mehr. Konami könnte heute EA sein, wenn sie diese Bemani-Nummer richtig gemacht haben, weil da wirklich, glaube ich, Also genau, da ist ja fast kein, das kostet ja kaum was, das also zu entwickeln. Genau, das was nur die, Geld. Was die eben alles an eben Dance Dance Revolution, was ja auch mit dazugehört, bei dem ganzen Beatmania, das sind die ganzen Sachen, die sich, ja, haben sie eben bewusst in Japan gelassen, warum auch immer. Und eben das Einzige, wo sie es hierzulande verbreitet hat, waren dann die Spielhallen. Auch einige der wenigen Gründe, warum sich das in die Spielhallen einigermaßen gehalten haben, weil die Bimani-Sachen so groß geworden sind. Ja. Und einfach, ja, nicht den Zug rechtzeitig gefunden. Ne? Die haben dann auch nochmal, glaube ich, gegen Harmonix geklagt und so weiter. Aber ich weiß nicht genau, wie es ausgegangen ist. Anscheinend nicht so gut für Konami, weil Harmonix macht immer noch Spiele. Also Rockband jetzt momentan und das Ganze drum und dran. Natürlich reitet sich es momentan auch ein bisschen tot. Einfach Activision. Ne? Activision, ja, aber das ist ja immer so. So ein Trend wird dann kaputt gewitten. Genau, aber es gab kein anderes Ding, was eben in der PlayStation-Zeit dann wirklich entstanden ist mit dem Zeug, was du auch dann hier spielen kannst. Aber speziell mit Rapper the Rapper. Ne, ist, ja. Eins meiner Lieblingsspiele. Kick Punch, it's all Kick in punch your mind. All, exactly. If you wanna test me, I'm sure you'll find me. The things are teacher. I'm sure to beat you. Ja. You better get ready to get a lesson from teacher. You get a lesson from teacher, no. Kick. Ich meine, ich kann ohne Scheiß, ich glaube auch, dass ich Job. I'm working on the flea market so early. Ja, das ist auch so geil. I've been working here since my mama was a baby. Just because. Und so, ey, ich kann, wenn man das wirklich auswendig kann, das ist schon sehr strange. I'm sitting in the car. I wanna get die Fahrschulrunde. Step on the gas. Now step on the brakes. Oh Gott, diese Scheiße. Show me if you can get far. Step on the gas. Step on the gas. Step on the brakes. Step on the brakes. Now step on the gas. Step on the gas. When I say boom, boom, boom, you say bam, bam, bam. No pause in between. Come on, let's jam. Step on the gas. Step on the gas. Step on the brakes. Auch um Jamalami zum Beispiel, der Nachfolger sowas. Also so speziell auch Musikspiele, die dann dort, der Trend ist losgetreten worden damit und auch eben Sachen, die dich dann sehr eingenommen haben. Ja. Ich hatte mit Guitar Freaks tatsächlich, weil ich damals wirklich enormer Fan davon war, also ich habe das gespielt und habe das Leuten immer gezeigt und jeder hat mich für blöd erklärt, hä, Plastikgitarre, ja, ist ja peinlich. Macht doch keinen Sinn. Dieselben Leute haben heute, weißt du, den ganzen Scheiß daheim stehen und denken auch noch, sie sind, haben was voll Cooles entdeckt. Naja, auf jeden Fall, damals habe ich mit Guitar Freaks meine erste Sehnscheidenentzündung gekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Weiß ich noch ganz genau, habe ich versucht, irgendeinen Song, der mir echt gut gefallen hat, wollte den blind spielen können, so, auf hart und so, und habe das wirklich zur Hälfte immer hingekriegt, aber habe es halt völlig übertrieben mit dem Training. Mhm. Und irgendwann wirklich knallhart, 3 Wochen, 4 Wochen lang richtig fiese Schmerzen und bis heute so. Ist alles nur wegen fucking Guitar Freaks. Was ich immer geil fand bei Guitar Freaks, ich musste einfach was arbeiten, konnte mich nicht konzentrieren und habe dann mal kurz Guitar Freaks gespielt und wenn du, das ist bei Guitar Hero wahrscheinlich immer noch dasselbe Phänomen, wenn du dann ein Lied gut schaffst und jede Note triffst, weißt du, und so, dann kriegst du so eine Endorphinausschüttung, die bläst das ganze Hirn frei und dann hast du auch dann bist du voll im Flow drin, weißt du, ja, dann natürlich. Kannst du auch wieder was arbeiten natürlich. Oder so. Also das ist der Punkt, den ich bei Guitar Hero dann, das ist das Beste, wenn du den erreichst, wenn du dich umdrehen kannst vom Fernseher und dann weiterspielst. Ja. Das ist speziell, also ist geil, ne? Ja, ich finde auch, also das hat das ganze Gaming auf jeden Fall mehr noch das Gaming populär gemacht und deine Hand zerstört. Ja, man hat's übertrieben, aber Was machen wir jetzt? Oh, was haben wir denn noch? Also irgendwie hätte ich am meisten Bock auf Tomb Raider, obwohl ich ja auch nicht alles kenne. Lass doch über Tomb Raider quatschen. Tomb Raider, damals natürlich auf dem Saturn vorausgekommen, aber war ein paar Wochen vorher und ehrlich gesagt, niemand hat es in Erinnerung als wirkliches Saturn-Spiel. Tomb Raider war PlayStation. Ja. Tomb Raider war Lara Croft Lara Croft war das Indiana Jones Spiel, was du vorher nie wirklich bekommen hast mit Erkundung und ja, so, also ein Action-Adventure in der Form gab es wirklich nicht, ne? Ja, das war wirklich was ganz Neues. Also so, das, da hat man die Möglichkeit des 3Ds mal für was anderes genutzt. Genau, das war genau, halt so die Gräber, wie heißt das, Gründerstimmung so damals ja, auch noch. Ja, so. Also das war, glaube ich, das erste frei begehbare 3D-Spiel, oder wie kann man es sagen? Also gab es vorher bestimmt auch schon, keine Ahnung, schon mit Doom und so, großen, aber genau, großen, die einfach nicht nur flach waren, sondern teilweise vertikal, riesig, mit großen Räumen, du kannst überall. Du kannst da hochklettern und da runterspringen und so, das war da alles natürlich neu. Weitsicht ein bisschen strange im Nachhinein, wo es schwarz war, glaube ich, im Hintergrund einfach, aber das hat ja, irgendwie dieses beklemmende Gefühl dann einfach mit dazu, als ob du mit deiner Fackel und in deinem kleinen Dunstkreis immer bist, und mit, deiner, komisch, mit deinem Licht. Und es war auch fast keine Musik, sondern es war eventuell genau, mal so ein paar Momente, genau, es war wie ein Film so gescored sozusagen, dass du so Stings hast, glaube ich, nennt man das, ne? Dass du kurz dann so klein, die Musik flammt ein bisschen auf, wenn du ein Item nimmst oder da kommt irgendwie was um die Ecke, aber ansonsten war es Stille. Ja. Du hörtest vielleicht die Fledermäuse, die flattern, ne? Aber es war schon Laras, so, genau, Laras du läufst einfach, du hörst nur deine eigenen Schritte, wie du dich durch die Tombs und die Krypten und was weiß ich, wo man da überall war, halt meistens unter Berge sozusagen. Das Einzige, was wirklich unglaublich hässlich war, wenn ihr euch das heute nochmal anguckt, ist das Intro. Ey, Leute. Okay, ja, das ich weiß, ist ja, so vorgerendert, ne? Hässlich, ja. Es war natürlich cool. Wo sie dann von der großen Tür runterspringt und diese Hunde erschießt. Genau. Es ist so hässlich. Wirklich. Ey, lustig auch, dass man, da gab es ja noch gar keinen DualShock. Kein DualShock war damals noch nicht. Du musstest noch mit es dem... Es war alles noch mit dem scheiß Steuerkreuz. Du musstest mit dem Stick erst. Ich glaube, das erste, was richtig analog war auch Tomb Raider 3 erst, wo der Analogstick kam. Und da hat es auch scheiße funktioniert mit dem Analogstick. Tomb Raider hat es ja auch ein bisschen versaut. So. Also die haben ja die Evolution auch versaut, sagen wir mal. Ja, der erste war ja auch schon, was ich noch weiß vom ersten, was blöd war, war eben dieses millimetergenaue Abspringen. Ja. Genau, es gab genau. Sprünge, die hast du nie hinbekommen, irgendwie, weil das Spiel quasi dich verarscht hat. Und dann gab es noch unfaire Save Points. Man konnte das auch mal verraffen, dass man falsch saved und dann irgendwie das Level nicht geschafft kann. War das beim ersten schon so? Also beim dritten war es, wo du dir selber die Saves gelegt hast. Ne? Nee, das war dass beim ersten war es auch. Ich weiß nur, beim ersten konnte man irgendwie was falsch machen. Entweder saved man mit wenig Energie und okay, das kommt kann dann nicht passieren, mehr weiter, ne? Oder irgendwie so. Ja, man konnte viel, ja. Man konnte sich auch in ausweglose Situationen bringen, so wo was, halt ja. quasi nicht mehr stimmt. Da hast du gelernt, auf deine Memory Card, was auch damals neu war mit der Memory Card, eben verschiedene stimmt, Saves anzulegen. Stimmt, zur Sicherheit. Memory Card, ja, das war auch neu. Und natürlich Metal Gear Solid. Natürlich. Beim Thema Memory Card. Aber gut, da könnten wir jetzt auch wieder zwei Stunden drüber. Da quatschen wir auch nochmal gleich drüber. Aber das hat mich damals geflasht, Mann. Entschuldigung, Metal Gear Solid hat mich damals auch sehr geflasht. Also da war ich schon, verkauft war ich in dem Moment, als man das Intro hat, dann das Wasser, dann der Aufzug und dann Weißt du, hast du Metal Gear Solid, während du gerade mitten im Spiel den Aufzug hast, das war alles so filmisch und neu, dass das auch, weißt du, im Spiel präsentiert wird und nicht genau. Titelbild, Intro, Spiel. Und auch, das war der Hammer. Auch dafür, dass du, es ist nie zu einer Render-Cutscene eben gegangen, das, was wirklich gang und gäbe war zu dem Teil dort. Und auch natürlich, wenn du, damals waren schon diese Gesichts, also du hattest keine Mimik in den Gesichtern, in den gar Cutscenes. Nicht, sie haben so gezuckelt Sau, und so weiter. Ja. Aber es war so ein stimmiges Erlebnis, was da war. Metal Gear Solid 1 hat ein Kumpel von mir damals auf Japanisch sich geholt, ne? Weil einfach, es hat so lange gedauert, bis es dann die Eurovision gekommen ist, und er hat es schon mal auf Japanisch dann gekauft, ne? Und gekauft, denke ich mal. Wir haben es dann gemeinsam angefangen zu spielen, und du bist erstmal wirklich, liegst auf dem Boden von dem, was du dort siehst, ne? Also es ist so, du kanntest ja damals Kojima nicht wirklich. Was findet es nicht gut, oder? Mich ärgert, dass ich es nicht gespielt habe, aber ich mag es auch nicht spielen. Ja, hast du es auf dem Gamecube mal nachgeholt? Nee, ja, du könntest, ich habe es genau. auf der spielen PS1 mal angefangen, weil jeder gesagt hat, ey, fang jetzt an, den Scheiß nachzuholen, aber mir gefällt heute immer noch nicht das, was mir damals nicht gefallen hat, nämlich diese dumme Top-Down-Perspektive. Ja, okay, genau das, ja, alter Spiel. Das Spielprinzip ist Pac-Man, ja? Also du kannst es auch genauso gut auf dem Radar nur spielen mit den kleinen Blubbelfiguren, wo du guckst, wo die Wachen da rumherum gucken. Aber es ist natürlich, ich weiß nicht, wie sich das bei der PlayStation 1-Fassung nach heute hin überträgt, aber es hat vom stimmigen Erlebnis, und ähnlich wie wir vorhin im anderen Podcast über Shenmue gequatscht haben, das ist eine Zeit, zur richtigen Zeit ist es gekommen, an der richtigen Stelle, und auch Metal Gear Solid 1 ist auch der integralen Erlebnisse für mich eben, wo ich dann auch das Spiel irgendwann mal so gut konnte. Ich habe auch diese Time Trial Virtual Reality Level dann gemacht und auch wirklich auf Sekunden, damit ich dort die Rekorde schlagen kann. Irgendwann konnte ich die Virtual Reality Level, damit man dort rausgehen kann. Ich konnte perfekt mit der Steuerung umgehen und die Typen dann umnieten und nach hinten und dann nach hinten rausziehen. Diese Virtual Reality-Sachen haben mich nie interessiert, weil ich wollte immer die Story haben. Also das Schleichen hat mich auch eher genervt. Okay, ich hab's auch 15 Mal durchgespielt mindestens. Ja. Also. Ich weiß noch, ich hatte es durch und musste unbedingt. Es war irgendwann abends 11 Uhr, und dann habe ich Norbert, einen alten Kumpel, der auch das Spiel hatte, angerufen und meinte, ey, ich bin durch, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich bin auch durch. Oh, es ist geil, oder? Ja, ist geil. Ja. Also einfach nur eine halbe Stunde drüber geredet, wie geil man es gerade fand, und einfach aufgelegt, ja, und happy gewesen. Also dieser blöde Metal Gear Solid-Type, der war mir als damaliger angehender Nintendo-Fanboy, war mir so ein Dorn im Auge. Ich weiß noch, da ist das irgendwann mal... Dieses böse Metal Gear Solid. Ja, es war so schlimm, weil ich konnte nicht mitreden, und ich kann es auch heute noch nicht, weißt aber ich hast du? Aber ich wurde auch richtig sauer noch, wenn Ich erinnere mich ja noch an eine News-Meldung in der Videogames in irgendeiner Zeitschrift, wo dann stand Hybrid Heaven angekündigt von Konami. mit dem Metal Gear Solid Killer. Nee, wird kein Killer, aber könnte in etwa so das Metal Gear Solid für das Nintendo 64 werden. Ja, am Arsch. Hybrid Heaven, das hast du sogar gespielt dann. Ja. Also so süß. Das habe ich sogar jetzt vor einem Jahr oder vor zwei, habe ich das noch dreimal hintereinander durchgespielt auf dem N64 mit super Wischiwaschi-Grafik. Ja, aber du hast wenigstens das Expansion-Pack gehabt. Da konntest du ja die Auflösung ein bisschen hochdrehen. Ja. Wie fängt das an? Der Präsident wurde von Aliens entführt. Hey, Story war auch ganz gut. Es war dort, wo du Wrestling-Moves gemacht hast, ne? Genau. So Suplexes und sowas mit den Aliens, was auch total strange war. Ja, war voll beschissen, aber es war trotzdem ein geiles Spiel. Stimmt, du bist doch der Metal Gear Solid 4 auch scheiße fand. Ne? Wie kann ich doch einen beurteilen? Du hast dir angeguckt und sagst, nee, das sieht mir alles so ein bisschen, die Grafik sieht mir nicht gut aus, stimmt, das ist so braun. Finde ich auch, ja. Fand ich nicht so. Ich muss dich treten und schlagen gleich. Also, yeah, sorry, echt, ey. Wirklich. Aber also, ich bin stolz auf jeden Metal Gear Solid-Teil, außer den ganz frühen, diesen MSX-NES-Teil. Ja, natürlich. Habe ich eigentlich alle gespielt. Ich habe mir noch die MSX-Sachen habe ich mir im Netz angeguckt, wie die enden, wie die Story genau. ist. Wo man ja schon sieht, der wollte schon damals irgendwie, hat der endlose Dialoge. Eben, der hatte schon eingebaut einfach. Das ist also eine logische Weiterführung, wie das auf der PlayStation gewesen ist. Du wusstest es eben vorher nicht, weil du Kojima nicht kennst, weil du Metal Gear eigentlich nicht kennst. Es ist eben eine Sache, du musst herangezogen sein als Metal Gear-Fan anscheinend. Ne? Ich weiß nicht, ob mit dem vierten könntest du wahrscheinlich auch noch irgendwie einsteigen. Also ich steig doch da jetzt nicht mit dem vierten ein. Also. Ja, aber ganz überlegt, ob ich das Twin Snakes nochmal spiele, das ist schon der erste. Twin Snakes ist das Remake mit cooleren Zwischensequenzen. Obwohl, und ich finde auch, das ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Also es gibt eine sehr große negative Meinung gegenüber. Warum eigentlich? Einerseits, weil es das Gameplay verändert hat, weil du dort aus der Ego-Sicht jetzt schießen kannst, wie in Teil 2. Weil das Gameplay so nicht aufgebaut ist, du dann entsprechend leichter einige Sachen durchspielen kannst. Wegen der Cutscenes, die ich persönlich sehr geil finde, wurden auch von Ryuhei Kitamura, ist japanischer Regisseur, zum Beispiel Versus und solche Filme hat er gemacht, Freund von Kojima, und hat sich um die Inszenierung der Cutscenes gekümmert. Und da wurde eben aus Solid Snake und speziell also eine meiner Lieblingsfiguren dort, der Cyber Ninja, der unglaublich geil in der PS1-Fassung war, aber noch mit seinen Moves und seinen Bewegungen und den Action-Szenen, also du hast keine besseren Action-Szenen als in Twin Snakes dann im Remake gesehen, die dann so over the top waren, dass, ja, dass dann, das war schon geil. Da, es hat für manche ein bisschen das Gefühl eben gestört, beim ersten, also eine PlayStation 1-Fassung war Solid Snake eben, ist schon ein cooler Kerl und so weiter, aber er war eben hier, er hat keine übernatürlichen Sachen abgezogen. Und bei Twin Snakes springt er eben rückwärts auf eine fliegende Missile und kickt sie dann weg und, okay, und solche Geschichten, die dann so sehr, sehr übertrieben waren, das ist aber unter Puristen eben dann. Ja, aber es ist ja gerade deswegen auch cool, weil es ja damit spielt, dass man das Original kennt und es dann halt einfach total aufbläht. Genau, das also ist... Das, ich also fand ich das gerade toll, weil ich bin sehr geflasht von dem ganzen Zeug, was dort gekommen ist bei also dem Teil. Du verpasst echt was. Metal Gear Solid hat wirklich eine Menge Macken, also finde ich als Serie eine Menge Macken und Sachen, die, wo man sich dran stoßen kann, aber als Erlebnis, als Serie ist das wirklich was ganz Besonderes. Also, ja, ich halte halt nicht durch. Also, ja, ich kann es auch verstehen. Spielen, aber mich kickt es null am Anfang. Und es dann, hat aber immer wieder Sachen, die so geil sind, dass ich denke, ah, das, ich bin froh, dass ich das mich dahin gekämpft habe, damit ich das erleben konnte und mitreden kann. Es ist so dieses, du willst ja auf dem Schulhof halt mitreden, so in die Richtung. Ja. Also, ja, heute also, noch bei Metal Gear Solid 4 haben sie auch alle gelabert, ich stand daneben. Ja, du standst daneben wie das fünfte Rad am Wagen. Wie immer. Ich mag Hybrid Heaven. Ja, ja, du hast keinen, der mit dir über Hybrid Heaven sprechen kann, oder? Es ist wirklich auch, es ist so scheiße. Ja, aber das kannst du dir auf deine Liste tun, dran für Versäumnisse, die ich unbedingt mal nachholen will, wie Shenmue nochmal durchspielen. Ja, das wird eh nie passieren. Ja, Nee. Wir haben übrigens hier. Hätte ich bei dem Shenmue-Podcast mitgemacht, hätte ich auch gesagt, ja, scheiß Dreamcast hat mir den Spaß versaut, weil es das Boot-Problem hatte. Und dann hat es mir über den Safe gekillt. Das Reset-Problem, meinst du? Ja. Habe ich nachher repariert mit dem Streichholz, aber egal. Wir schweifen 5 Meter ab. Wir hatten kurz über Resident Evil, glaube ich, angefangen zu quatschen. Für so Horror-Adventures ein bisschen, weil es war ja, okay, Resident Evil war natürlich das vorherrschende Ding, was es gab, aber es gab natürlich auch jede Menge Klone, die dann gekommen sind. Also sowas wie Silent Hill oder Parasite Eve. Und, ja, wobei Klone und Silent Hill ist natürlich schwierig. Wir haben ja, also Trant weiß ja auch, wir haben den großen Silent Hill Podcast gemacht und wir sind auch große Silent Hill Fans, aber natürlich jeder muss zugeben, dass Silent Hill 1 nie existiert hätte, wenn Resident Evil einfach nicht den Weg geben. Ja, also sicher. Also Resident Evil war damals einfach was super Eigenes, was ganz Neues. Wie gesagt, das war zum ersten Mal ein Action-Adventure mit vorgerenderten Hintergründen. Vorgerenderten und dieser Story, die eben so ein bisschen mehr diese Popkulturgeschichte der PlayStation fortgeführt hat. So. Also es war nicht kein kindischer Scheiß, sondern da gab es riesen Spinnen und da sind Leute verreckt. Klar war es scheiße und billig und die Story war lächerlich. Natürlich, aber es ist in der Hinsicht schlecht gealtert, natürlich, dass es jetzt mittlerweile ein bisschen cheesy wirkt und nicht mehr diesen Effekt hat, weswegen ich es zum Start zum Beispiel nicht spielen konnte damals, weil das war mir zu intensiv, ehrlich gesagt. Ne? Aber ich sag auch, ich hatte auch Angst. Genau, Filme gucken und sowas ist ja kein Problem, aber sobald du selber das Heft in der Hand hast, ne, und selber dort in diesem Herrenhaus bist und wegen der Musik speziell auch eben diese bedrückende, die immer so nur diese Zombie, nur diese Stimmungsdinger. Ich weiß noch, wie das war, als du zum zweiten Mal, also zurückkommst, also du bist im Haus und machst da alles, da gehst dann. Und da kommt, die Froschmänner kommen. Richtig, dann. Die Froschmänner und Spinnen. Ja. Das war noch. Und warte mal, die Spinnen hast du da ja schon gesehen. Nein, aber ich meine, die Spinnen sind dann auch im Haus. Das meine ich damit. Im Haus sind dann Froschmänner, anstatt neue die Hunde Zombies und nur die Zombies. Und ist ja jetzt auch egal, was ich meine, ist so diese Momente, wenn du siehst die Kameraperspektive, bist in Shot 1 und weißt aber, ich bin hier in einem neuen Raum, natürlich sind hier irgendwelche Gegner und traust dich gar nicht weiterzugehen, weil dann das neue Bild geladen wird, weißt du, und dann vielleicht die Monster schon einen direkt angreifen. Ja. Also es war immer so, gehe ich jetzt vor ins nächste Bild Oder warte ich einfach mit erhobener Waffe? Ja, meistens kann ja was auf Menü aufrufen. Genau, ja, genau. Nachladen ist alles geladen. Habe ich noch Herbst dabei? Oder gehe ich jetzt nochmal zurück und hole mir einen Herb aus der Kiste? Es gibt ein super Video auf YouTube. Ich glaube, das müsste ich auch dann hier mal verlinken. Wo der eine Asiate dann, genau, der eine Japaner spielt Resident Evil, aber ist so ein Schisshase und hat sich selbst dabei aufgenommen, wie seine Sprache, ne? Und dann, oh Gott. Und erschrickt dann vor jedem kleinsten Scheiß. Zum Beispiel ein Stuhl dreht sich um, da sitzt Sherry drin und solche Geschichten. Der erschrickt sich von jedem kleinsten Scheiß dort. Und das fasst das Gefühl Resident Evil richtig zusammen einfach für mich. Na, ich hatte wirklich meine Probleme, das damals fand ich so schön. Ich habe es Jahre später einfach geschafft, wo du dich einigermaßen dran gewöhnt hast. Aber es war so intensiv von Erlebnissen und von der Stimmung und vom allem drum und dran. Und auch eben natürlich wegen dieser vorgerenderten Grafik, die dann wirklich die konnten den Aufwand eben in die Figuren reintun, ne? Da sah eben Chris Redfield auch aus wie so ein, sah cool aus, so ein Albert Wesker und die Zombies auch, und alles drum und dran. Und man hatte auch mal so Close-Ups, also einfach Kameraperspektiven, wo man ihn halt wirklich groß sah. Und das hatte alles, ich finde auch einfach, diese, wie die Türen dann immer zugefallen sind und man war im neuen Raum und dann kam diese melodische Mucke. Das hatte super, alles richtig Style. Das ich war mochte so auch die Villa halt am liebsten. Das Herrenhaus fand ich einfach, besser geht's gar nicht mehr. Jeder Bereich, jeder Raum, jeder Hallway und das Gartenhaus dann halt. Ja, es ist natürlich die Katakomben. Ich fand alles so geil da und so schön abgelegen. Du wusstest gar nicht, wo das ist, sondern mitten im Wald so ein großes Anwesen. Da wusstest du, da ist keine Menschenseele. Ja, und wie geil das war, als du dann zum ersten Mal diese Treppe zum Labor unten hast. Also du merkst so, jetzt geht's hier irgendwie in zum letzten Setting und unten liefen ja dann noch die nackten Zombies auch rum. Geil. Genau, und die Haie im Bassin oder was auch immer dann auch war. Die Stimmung war geil. Super gewesen. Auch zum ersten Mal, dass diese ganzen, die Sachen, die man lesen konnte, jeder Knall hatte, sollten ein Resident Evil Tagebuch führen. Genau, oder die das geilste Liebes-Tagebuch. Weil auch eine Szene, so, an die ich mich gerade erinnert habe, wo dieser eine Doktor ein Diary so geschrieben hat, der langsam zum Zombie geworden ist. Super, ja. Und dann bricht er hinten aus dem Schrank raus, während du es zu Ende gelesen hast. Genau, wo am Ende nur steht irgendwie Itchy, Tasty Brains. Ja, wo er immer weiter degeneriert, haben sie auch bei den anderen Teilen natürlich oft wiederholt, dieses Stilmittel. Aber das war da, du kanntest die Mythologie auch gar nicht hinter Resident Evil. Du wusstest ja nicht wirklich, was dich erwartet. Ne? Da warst du eben Umbrella und Genexperimente und alles drum und dran und Wesker und was weiß ich. Du hast alles das erste Mal wirklich dort erlebt, wenn du durchgegangen bist. Und da war jeder kleine Part ein Aha-Erlebnis. Ich muss gerade dran denken, wie sie Wesker im Nachhinein so hingedreht haben, dass er das ja alles geplant hat natürlich. In Teil 1 und auch, dass er sich halt umbringen lassen vom Tyrant, war ja geplant. Genau, alles. Ja. Das ist alles bis zum Schluss nicht, also jetzt gerade hier in Dark Chronicles, was ich gespielt habe, Dark Side Chronicles, da heißt, er hätte sich vorher auch den Virus gespritzt. Ja, das haben sie im Nachhinein so hingedreht, genau. Ja, also die Szene, die ihr nie gesehen habt in Teil 1, schneit. Ich meine, es war schon, ich fand das geil im ersten, als man dann eben den Tyrant und das Wasserbassin geht raus. Genau. Und er dann so steht erstmal da und dann tüsch. Oh Gott, was mache ich jetzt? Tüsch, und dann bricht er so raus und du weißt genau, okay, was mache ich jetzt? Yes, oh, und, what the fuck, ja. Das hat mir so Spaß gemacht zu sehen, wie Wesker, gerade Wesker, der Idiot, dann erstmal von ihm niedergemacht wird. Da freut man sich irgendwie direkt so. Also, weil das war halt ein Arschloch und dann wird der halt von seiner, so der typische Horror, weißt du so, Frankensteins Monster greift ihn am Ende selbst an, so ungefähr. Es war halt so diese typische Horrorfilm-Situation. Genau das. Und ich meine, es war ein Spiel, das gab es in der Form wirklich noch nicht vorher. Ja. Und hat auch mit, natürlich Alone in the Dark, wenn man ganz als Purist dann wieder hingehen will und so weiter, das ist schon ein bisschen ähnlich. Ja, klar, gab es das vorher schon, das Setting, aber einfach die haben was so... Was gab es denn danach noch für Clones? Oder also es gab eigentlich nur Alone in the Dark, oder? Naja, Alone in the Dark haben sie extra wegen dem Erfolg von Resident Evil nochmal zurückgeholt, mit Alone in the Dark 4, glaube ich, auf der Playstation, was ein ganz gutes Spiel war eigentlich, war aber natürlich, gut, ja. natürlich jetzt kein Superknaller über Silent Hill haben. Ach, wir weil kurz du gerade sagst, aber bei dem Alone in the Dark, New Nightmare. Da haben sie das geil gemacht. Das waren ja auch vorgerenderte Hintergründe, aber die hatten halt eine Technik, dass du mit der Taschenlampe die Hintergründe anleuchten musst. Stimmt. Das war sehr gut. Und die haben auch Echtzeit Schatten geworfen. Das war ziemlich geil. So stimmt, ich erinnere mich, das war echt. Von der Atmosphäre her war es auch ziemlich geil. So. Ja, aber auf jeden Fall, genau, so eine kleine Innovation, die das kennt ihr noch Nightmare Creatures? Ja, das war auch Nightmare gut. Creatures. Ist auf dem Index. Aber das erste, echt? Ich weiß noch, damals fand ich es geil, aber ich weiß heute gar nicht mehr so genau, was da war. Als Demo habe ich sehr oft gespielt, den ersten Level, der auf der Demo drauf war. Das war auch so ein Playstation-Spiel, wo mir die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ein bisschen, bisschen eklig? Also, es war viel schwarz im Hintergrund, also kein Nebel, aber wenig Weitsicht, viel Pixelplops und alles grob. Ja, es hatte mehr diesen Gothic-Zombie-Stil. Aber ich fand den Style ganz geil. Ja, der Style von den Monstern, so, es war alles ganz cool. In den Zweier habe ich gespielt. Es war ja so ein Third-Person-Slasher, so, wo du rumgelaufen bist mit Zombies. Das war auch noch ein gutes Spiel. Der Zweier, da hat man einen Wallace gespielt. Das war so ein geiler Anti-Held. Das fand ich damals ziemlich geil, weil du so ein der kam aus der Klapse und hat so einen schwarzen Mantel angehabt, einen komplett verbundenen Kopf und so eine Axt. Und das war dein Held, weißt du? Und das war so einer der frühen Anti-Helden. Genau. Stimmt. Also das Nightmare Creatures 2 hat, glaube ich, auch kaum jemand gespielt, aber fand ich richtig geil, auch so von der Stimmung her. Ja, es sind so stilistische Sachen, auch einzigartig eben dann für die PlayStation 1 hier. Heute auch mal wieder stimmt eigentlich. Es gab viele Spiele, die man heute ruhig nochmal auflegen könnte. Und sehr, sehr viel Kleinscheiß. Du hattest eben auch sowas wie Chase the Express, was einen auf einem Zug dann irgendwas passiert ist. Hard Edge war gemischt, hier stirb langsam mit Resident Evil dort mit rein. Galerians, glaube ich, hieß es. Galerians, mit dem, wo du quasi so einen mit übernatürlichen Typen gespielt hast, der mit seinem Hirn die Sachen platzen lassen kann. Dino Crisis. Medieval? Kennt ihr das noch? Medieval dieser Ritter, das war doch auch PlayStation 1. Oder? Quatsch mal gleich drüber, weil ich will nochmal über Jump'n'Runs dann reden. Okay, aber warte, wir sind noch nicht dumm. Nein, noch nicht drüber reden, aber Dino Crisis, ganz speziell eben, was Capcom nochmal aufgezogen hat, wo ich auch den ersten Teil in der japanischen Version gespielt habe, dank englischer Sprachausgabe, aber auch dann dort durchgespielt habe, was auch unglaublich geil war, fand ich auch mit Echtzeitgrafik cool. Das erste Mal. Geht in diese Ebene, das fand ich damals toll. Ich weiß noch, was ich beim zweiten überrascht war, als es plötzlich zu so einer Art Score-Shooter wurde. Das fand ich auch ein bisschen alles strange, leider. Ballern, neue Waffen speichern, ballern. Wie schon bei Tushin Den, eine Serie, die leider degeneriert ist später, weil in Teil 3 Dinos im Weltraum. Dinos im Weltraum ist wirklich, Leute, also das könnt ihr heutzutage echt nicht bringen. So. Echt wirklich? Das ist schlecht. Zu schlecht. Ey. Oh, die Dinos in Space. Aber, kurz mal man darf ja die bestimmte Titel nicht nennen, aber als Resident Evil 1 dann fertig war und ein neuer Resident Evil Teil kam. Wie hieß denn nochmal? Auf jeden Fall einer der Nachfolger, über die wir hier sprechen. Das war für mich die absolute Offenbarung. Ich weiß noch, wie das war. Ich hab das Ding Import gekauft, bin dann irgendwie nach Hause gefahren und hab wirklich, also beim Fahren, die ganze Zeit es hat gezittert, ne? Wirklich so richtig total gefreut, das dass ich das gleich ist sehr endlich weiß, wie die Geschichte weitergeht, so ungefähr. Und es hat dann nicht kommt enttäuscht. Dieses unglaubliche Intro, was ja damals der Hammer war, was heute übrigens immer noch gut aussieht im Vergleich zu Tomb Raider 1 Intro. Das war wirklich ganz groß damals. Das war das Krasseste, was man gesehen hatte. Und das Spiel selbst war so gut. Was ich damals richtig fett fand, war, wo du es durchgespielt hattest und der letzte Endgegnerkampf im Zug. Es gab ja zwei verschiedene. Also es gab A-Adventures und B-Adventures und es gab ja dann im Zug war ja dann das B, glaube ich. Also dieser Klumpen im Zug. Je nachdem, mit wem du das angefangen hast. Ja, davor war es wieder so ein Tyrant. Und du bist weggefahren, glaube ich, normal. Und da war dann ein Schnitt. Und wenn du es nochmal gespielt hast, dann ging es da weiter und ging lustig zu diesem Zug. Okay, cool. Also so das richtige Ende ist, wenn du beide hast. Ich weiß noch, am Ende kommst du raus irgendwie, bla, now it's up to us to take out Umbrella. Und dann kam so eine geile Mucke, so dun, dun, dun, dun, dun. Und die Credits, fand ich super damals. Ja, in dem Darkside Chronicles zeigen sie dann, wie Leon Kennedy nach dem Abenteuer halt engagiert wurde von der US-Bundesregierung und dann mit Krauser, die Brücke zum vierten Teil zu schlagen. Also das ist ein ganz spezielles Ding eben mit dieser Zweiteilung, ne, dass du quasi zwei Discs hattest, Leon und Claire, ne, die du dann eben dort gespielt hast. Und je nachdem, wie du es gespielt hast, ist es dezent anders geworden. Genau, oder? Es hatte nämlich wirklich unterschiedliche, auch versteckte Sequenzen, die man eben nur dann bekommen hat, wenn man... Genau, je nachdem, wie die Reihenfolge dort war. Du hast also mit dem Typen oder Tussi, ist ja egal, hast mit Typ gespielt und dann hast du für die Tussi das B-Adventure bekommen. Genau. Also genau, ein Safe-Game, wo du quasi ein längeres, wo du aus einer anderen Sicht hattest auch. Eben, und da hast du eben viele Sachen erfahren, die du sonst nicht erfahren hättest. Das ist ganz cool. Und effektiv, dass du ein Spiel eigentlich viermal durchspielen kannst und es dir immer wieder was Neues bietet. Und ich habe das gemacht und was gab's, wie du dann am Ende auch geflasht bist, wenn du eigentlich denkst, jetzt ist das Ende und dann geht's nochmal weiter. So, das war Wahnsinn. Also damals hat mir das, du hast ja auch viel erfahren, weißt du? Du hast dann beide Seiten gespielt und hast plötzlich gemerkt, was die eine gemacht hat und warum die da kam und so. Dann die Ada Wong, die war Ada ja auch Wong so mysteriös, weißt du, verliebt sich in den einen, ist aber eigentlich auch eine böse Wissenschaftlerin sozusagen. Aber die natürlich auch alles geplant hat und nicht gestorben ist. Das finde ich schon, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich glaube, den Teil, den habe ich, habe damals auch, muss man dazu sagen, habe ich ein Lösungsbuch dazu geschrieben, habe ich tatsächlich gearbeitet mit dem Spiel und habe das deswegen auch bestimmt 20 Mal durchgespielt. Aber alles, der Alligator, die Riesenspinnen, das und K***a sind meine persönlichen Lieblings-Resident Evils. Also K***a ist auch sehr geil, weil es einfach diese Riesenspinne hat, es hat diese geile Echtzeitgrafik, es hat diesen... Mach mal einen Pieps drüber, oder? Ja. Wieso? Ach, K***a ist ja auch... Ja, sogar Teil X, also das ist die PlayStation. Ja, shit. Aber das inoffiziell... Ja, kannst du ja piepsen. Kannst du piepsen? Ja, ich muss es wohl. Warte mal, tut mir leid. 61, aber egal. Wir haben auch gesagt. Ja, ich weiß, das piepst sich alles. Muss ich. Ja, egal. Man wird es ja trotzdem raus. Genau, aber dann, also das wurde dann später auf dem Dreamcast nochmal aufgegriffen und ich meine auch speziell Resident Evil 4 auf der PS2 auch noch ein großes Highlight. Resident Evil 3 auf der PlayStation 1, so immer auch ein gutes Spiel, aber ich fand, das hat schon ein bisschen abgebaut. Ja, vor allem, da fing es an mit den furchtbaren Zensurdingern, dass Zombies blinken und wegploppen. Ja, und also wegrauchen und alles. Wegrauchen wäre ja cool gewesen, die blinken tatsächlich. Die sind echt geblinkt auf dem Boden? Die sind wirklich nur blink weg. Oh, aus dem Mercenaries-Modus gewesen, der in der US-Version drin ist, den sie rausgeschnitten haben für die Deutschen. Dort war es nämlich, das war ja so eine Art Score-Shooter, der dann später dann auch bei den neuen Teilen gekommen ist, wo du dann auch Punkte eben dann Zombies weggeballert hast. Und die sind dann dort eben, da hat es gepasst, weil es so eine Art Shooting-Gallery ist, dass die Zombies dann auf dem Boden sind und wegblinken. Na, das hat dann dem nochmal sowas gebracht. Packen wir das einfach ins richtige Spiel rein. Wie kann man denn sowas, wie kann man denn ein Spiel so die Atmosphäre kaputt machen mit so einer Verschlimmbesserung? Also der hätte mal wirklich... Naja, das war halt damals die Zeit, da hat man noch Panik gehabt und also zu Recht und man wollte ja auch nicht, dass was indiziert wird. Trotzdem ist es natürlich, 3 ist nicht indiziert. 3 ist nicht indiziert, das glaube ich auch ab 16 sogar erlaubt. Nee, da gab es auch eine extra deutsche Version. Es gab also die US-Version war was anderes so. Ich meine, die deutsche hatte diese Blinknummer. Ja. Die Deutsche hatte die Blinknummer und ich glaube, in der Form wurde auch nie wieder so heftig zensiert einfach, was das dort angeht. Da haben sie auch einen Fehler gemacht. Ja, ich weiß nicht, war auch... nette Idee, nettes Konzept, dass der Nemesis einen das ganze Spiel durchverfolgt und so. Das war immer ganz schön. Die fand ich cool, weil der hatte immer ein bisschen, das war ja das Element, was aus einem anderen Teil genommen wurde, wo dich ja auch so eine große Gestalt, Mr. X, glaube ich, ist es dort, ne? Der dann vom Hubschrauber runtergeschmissen und verfolgt dich über das Halbspiel und bricht durch die Wand. Umbrella benutzt diese Zombies halt wie Waffen und bricht durch die Wand rein und das war ja nochmal extremer mit dem Nemesis. Genau, was ich finde, was eine geile Figur ist eigentlich, der Nemesis und sein Star ist sein konkretes immer, der taucht eben zu den unmöglichsten Momenten auf. Der arme Brad Wickers hat es natürlich abgekriegt. Ey, ja, die war so klar. Ja, aber er hat's, man wusste es ja, dass er es abbekommt. Warum waren die überhaupt so geil auf Bio-Organic Weapons, wenn noch eine Knarre reicht? Also, oder? Ja, auch das Geilste. Ich meine, hätten die Zombies gemacht, die Knarren in der Hand hätten, dann wäre wahrscheinlich alles viel schneller Zombies gegangen. Zombies mit Knarren. Genau, es ist auch mal so, dass die auch immer dieselbe Story haben. Sie sammeln Kampfdaten. Ja. Okay, was für Daten? Ich meine, Zombies fressen die und dann sind sie und ihr seht dass sie schnell auf die Fresse kriegen, die Zombies. Ja, ich meine, was für Kampfdaten? Zu wissen, dass ein Shotgun-Schuss ins Gesicht und so viel Kampfdaten. Da müssen wir noch dran. Lass uns doch mal ein Experiment starten. Holt mir 20 Zombies. Genau. Und wir helfen auch diesen Stars-Typen komplett durchs ganze Spiel, damit sie irgendwie auch alle Kampfdaten mit allen Zombies sammeln. Wesker hat alles geplant. Ja, natürlich. Wesker, darf man nicht vergessen. So ist es doch auf jeden Fall. Aber ja. In Sachen Resident Evil eben hatte eben viele Sachen. Spirit Silent Hill hatten wir schon lange drüber gequatscht. Ja, Spiel, was ich geil finde. Eigentlich zu lange genau, jetzt über Resident Evil genau. Parasite Eve möchte ich kurz nochmal anerwähnen. Gab es nur als US-Version. Das war ja mehr so Resident Evil Rollenspiel. Genau, es war im ersten Teil Parasite Eve 1 eben von Squaresoft, die dann eben speziell in der Zeit, da komme ich auch nachher nochmal drauf zu sprechen, eben wirklich vom Leder gelassen haben, was unglaublich innovative Spiele angeht. Und es war so eine Art halb Rollenspiel, halb ein bisschen Resident Evil, hat so ein rundenbasiertes Kampfsystem gehabt mit Zombies und mutierten, es war so mutierte Alienwesen oder sowas, die dann über New York hereingefallen sind. Und du bist dort mit Aya Breer, Cop, blonde New York-Cop, Frau, die dort dann herumgelaufen ist. Es war so ein ganz spezielles Erlebnis, was im zweiten Teil danach noch gekommen ist, nicht mal ganz so gut fand. Der wurde dann klassischer Resident Evil-mäßiger, dass du auch wirklich direkt dort durch vorgerenderte Sachen gelaufen bist. Waren das gute Spiele? Parasite Eve 1 finde ich gut. Ist ein sehr spezieller Geschmack, weil es eben wirklich mehr so eine Art Mischung Rollenspiel und Resident Evil ist. Der zweite ist nicht so gut, ist mehr wie Resident Evil, aber der hat ein bisschen so dieses Besondere verloren, was die dann haben. Aber Parasite Eve 1 sollte man sich nochmal geben und es kommt nochmal für die PSP ein dritter Teil bald raus. Mhm. Also in diesem Jahr, was nach langen Warten und hoffen der Fans dann noch endlich mal umgesetzt wird. Also auf jeden Fall jede Menge Zeug. Ja, zum Thema Resident Evil Klone habe ich mir hier noch Overblood aufgeschrieben, was Overblood. Auch deswegen hier genannt werden muss, weil es fürchterlich hässlich war. Ey, ja, mit diesem mal, grünen Cover, glaube ja, ich. Ne? Wie hieß, sag mal, kann das sein, dass der Roboter da Pipo hieß? Ja, Mann. Was? Da gab es einen dummen Roboter, der das genauso hieß. Das Einzige, an was ich mich noch erinnere. Pipo. Irgend sowas. Ja, ja, der Pipo. Hatte so ein ganz... Ja, ja, exakt. Verdammt, das hatte ich schon vergessen. Ah. Aber das war wirklich ein komisches Spiel. Ich musste drauf... Ich kam gerade drauf, weil du auch meintest, ganz viele Resident Evil Klone. Ja. Da war der so ein bisschen Programm. An tschechische Zeichentrickfilme. Ja, das war so. Ein tschechisches ja. Resident Evil ja. Ja, halb Resident Evil, halb Micro-B, weil ja, es war auf einer Space Station. Aber ganz weiß, ich fand das damals geil, weil das hatte auch irgendwie, wenn dich so... Die haben so Zombies immer aus dem Nichts angegriffen. Also wirklich, genau, die kamen so von der Decke und haben sich so auf dich gestürzt. Und dann gab es immer so Schlägereien. Das heißt, du hast den mit den Fäusten in die Fresse gehauen. Und das war irgendwie cool. Das hat jedes Mal Spaß gemacht. Ich habe Overblood tatsächlich gerne gespielt, aber es war, wenn ich jetzt ehrlich bin, war das, glaube ich, eher, weil ich eben Resident Evil schon so oft gespielt hatte und was Neues wollte. Ich glaube nicht, dass Overblood es gab, so gut war. Es gab sogar einen zweiten Teil, den ich mal für irgendwas reviewed habe damals. Den muss ich mir auch angucken, der war nochmal doppelt scheiße. Overblood 2 für mit die PS2, mit, oder? Nee, für die PS1, mit deutscher Synchro, weiß aber ich noch. Aber mit vorgerenderten Hintergründen war es. Ich weiß es nicht mehr genau, ich habe den damals irgendwie getestet. Weiß ey, aber ich habe auch Blue Stinger gespielt für Dreamcast, weil ich so Bock auf Resident Evil Spiele hatte. Carrier habe ich auch gespielt. Blue Stinger, ach, Carrier war das auf dem Schiff, ne? Genau, auch in der auch auf der Playstation, auch natürlich eher Saturn-Spiele für mich. Das war jetzt Dreamcast. Ich meine, Enemy Zero und die gab es ja auch zum Alter, Beispiel. Alter, die! Mann, ja? die! Ja, aber das war doch, was war das nochmal für ein Das Spiel? War PlayStation, das war diese vorgerenderte Geschichte, wo du eigentlich, wo mehr so FMV so ablief. Genau. Das war die Zeit, als, weißt du, alle ja, angefangen also, haben, so Interactive Movies zu machen. Kennst du und die zwei? Und es ging um Dracula und die Tussi, die irgendwie... Gebe ich dir mal. Ja, die zwei... War ja damals dann das Riesending, wo alle gesagt haben, für Dreamcast, das wird Mega-Hit und dann war es irgendwie komisch. Es ist ein strangest Ding, also speziell als Resident Evil-Fan muss ich dir das mal geben dran, das habe ich zu Hause, die Zweifel in Dreamcast. Aber die 1 finde ich persönlich, fand ich gut. Also das habe ich gerne gespielt. Das ist natürlich heute wahrscheinlich Dreck, aber... Wahrscheinlich. Also ich habe zu Hause auf dem Saturn jetzt auch noch rumliegen. Enemy Zero war der inoffizielle Nachfolger, der auch im Weltraum gespielt hat zum Beispiel. Auch wo du mit Sound, glaube ich, musstest du dann hören, wo der Gegner herkommt, dass du deine Surround-Anlage aufgebaut hast, was dem auch nochmal eine andere Komponente mit reingebracht wichtig. Hat. Ja, stimmt. Eine Sache, auf die ich gerne zu sprechen kommen würde, wäre, also ich weiß nicht, wie es bei euch aussah, aber ich habe auch natürlich trotz Mario und Nintendo und sowas gesehen, ich habe sehr gerne Jump'n'Runs auf der PS1 gespielt. Da gab's jetzt keins ein. Irgendwie. Ja, also ja, mir auch nicht. Es gibt zwei Titel, die zählen immer zu meinen absoluten Highlights. Das eine ist Clonoa. Mhm. Clonoa ist eben so auch ein 2,5D-Teil gewesen. Katzenvieh mit dem genau, Hut, dieses oder? Komische Katzenvieh, was natürlich sehr sehr zuckermäßig und so weiter aufgebaut ist. Vom Mario. Mit den Händen an den Ohren. Genau. Es ist auch vom Stil her natürlich sehr, sehr, sehr kindlich aufgebaut und so weiter, hat aber ein echt cooles Konzept gehabt. Eben coole Rätsel auch immer noch. Coole Rätsel, sehr, also super Level aufgebaut, 2,5D, dass du eine quasi 3D-Polygongrafik hast, ähnlich wie Pandemonium und anderes Zeug, was es gab, aber du im 2D dann herumgelaufen bist. Crash Bandicoot! Wollte ich auch gerade sagen. Scheiße, sorry. Ja, lass uns dort kommen wir gleich zu. Ja. Crash Bandicoot war cool. Ja. Aber Clonoa, um mal zu sagen, das ist ein echt, echt gutes Spiel gewesen, habe ich für die PlayStation 1 als Remake für den Wii jetzt nochmal gekommen mit aktueller Grafik, für die PlayStation 2 Teil 2, eines der unterschätztesten Jump'n'Run-Reihen. und soll sich jeder unbedingt nochmal geben, weil es ein echt klasse Ding ist. Ich habe nur einen Teil auf dem Wonderswan gespielt. Ja, also sind das, die sind okay, die Handheld-Dinger, die nochmal gekommen sind, aber die richtigen für PS1, PS2 und jetzt auf der Wii, ey, großartiges Zeug, sollen wir sie angucken. Hulga. Ja, Crash Bandicoot, dass wir das vergessen konnten irgendwie, das war ja irgendwie das Maskottchen für die Playstation, genau, war das ja geplant. Was ich auch sehr schade finde, dass es nicht mehr das Maskottchen wirklich ist, dem, weil es so aufgeweicht ist. Ja, der Maskottchen ist ja vorbei. Ja, auch. Erstens das und zweitens ist er auch ein bisschen aus der Mode gekommen, weil am Anfang war er noch cool. Ich meine, hey, ich habe Turnschuhe an, das ist das reicht ja schon, um 90 Jahre zu. Es war ein bisschen so, als ob Sonic ist durchgeknallt, ungefähr so, ne? So, der war ja als Videospielcharakter. Der war auch damals lustig. Ich erinnere mich halt immer, ich habe so oft diesen Bauchplatscher-Move gemacht, als wenn du in die Höhe springst und lässt dich dann runterfallen. Dann hat er so eine blöde Fresse gezogen im Sprung und das sah so lustig aus. Und das war ja auch quasi als Konkurrenzprodukt zu Mario 64. Ja, und ich fand eben, es war ja zum Glück anders eben als dieses typische. Du hattest ja auch solche Sachen wie Spyro the Dragon und wie das dann alles hieß, was wirklich sehr genau wie Mario 64 aufgebaut ist, mit einer großen Welt und sammelt da 30 Sterne ein. Crash Bandicoot hatte einerseits einen echt geilen Look, eben dieser abgedrehte Comic-Look. Naughty Dog eben, später mit Jack Dexter und Uncharted. Bei Jump'n'Runs spricht man selten von Atmosphäre, aber das Spiel hatte irgendeine Atmosphäre. Ich fand die geil, diesen Dschungel und so und dann bist du ja später noch zum Schloss gekommen. Genau, und es mischte durch eben mit so Passagen, wo du von links nach rechts gelaufen bist und von oben nach unten, aber alles so cool verbaut. Du hast ja auch die Indiana-Jones-Szene, wurde auch x-fach dann nochmal zitiert. Stimmt, mit dem Ball, der vor dir herrollt. Cool, es sah grafisch super geil aus, die Level waren gut aufgebaut, die Stimmung, die Sounds. Weil man lineare Level hatte, deswegen diese ganzen 3D-Open-World-Sachen waren ja alle hässlich. Genau. Richtig, und das war bei mir auch ein PlayStation-Spiel, wo ich gesagt habe, da kann ich jetzt optisch nichts dran meckern, weil es wirklich wie aus einem Guss aussieht und weil es flüssig läuft und weil da auch nichts ploppt und zuckelt, sondern es sieht smooth aus, schön, sauber. Es hatte die Technik, also das siehst du bei allen Naughty Dog-Spielen hinten dran. Jack und Dexter sind auch sehr gut für die PS2 gewesen, in der Form haben es nachgeführt. Und eben Uncharted jetzt eben haben sie die Grafikkrone abgeschossen. Aber die drei Crash Bandicoots, die gekommen sind, progressiv in der Reihe, natürlich nicht viel anders untereinander. Eben dieses relativ lineare mit oben und unten laufen, also in die Tiefe laufen oder von links nach rechts. Aber echt innovativ und super Ideen drin gehabt und unter Wasser schwimmen. Und es hat alles funktioniert mit der Steuerung, selbst mit normaler Sticksteuerung, nicht das Analogzeug, was später mit Ape Escape und solchem Zeug dann gekommen ist, damit gelaufen ist. Ich glaube bei Crash Bandicoot, konntest du nicht speichern oder so. Also nicht komplett. Es gab natürlich Checkpoints, glaube ich. Checkpoints gab es, Ich weiß aber, dass ich das mal komplett durchzocken musste. Oder, oder du hattest keine Memory Card oder so. Wahrscheinlich ist das gewesen sein. Ich weiß aber nicht. Ja. Ich weiß das gerade auch nicht mehr. Ja, jeder hatte mal das Erlebnis, wo er keine Memory Cards hatte oder die nicht funktionierte und schon konntest du nicht speichern. Kurze Jump'n'Run nochmal, auch ein Geheimtipp, ähnlich wie Klonoa Tombi. Habt ihr wahrscheinlich auch nicht gespielt. Mit dem Schwein, oder? Mit den Schweinen und den Schweinetaschen. Ein super absurdes 2D-Jump'n'Run von dem Macher von Resident Evil. Einer der Macher von Resident Evil hat seine eigene Gruppe dann Aber Whoopi, nicht Shinji Mikami, nicht oder? Shinji Mikami, einer der ich glaube, unter Shinji Mikami direkt dann dort mitentwickelt hat, der dort quasi Regie geführt hat beim ersten Resident Evil und beim zweiten. Der hat seine eigene Gruppe Whoopi Camp, hieß sie dann, gegründet. Und dann so ein ganz absurdes Spiel um einen rothaarigen Tarzan-mäßigen Jungen gemacht, der wo böse Schweine alles entführt haben. Alles die Schweine. Alles super absurd aufgebaut und es war eine halb 2D-Jump'n'Run, halb Grafik-Adventure. Ne? Du hast dort im Jump'n'Run wirklich auch Städte gehabt, wo du hingelaufen bist, hast Quests bekommen, die du erfüllen kannst und so weiter. Und das ist so eine richtige, wirklich zusammenhängende Welt, wo du dann auch mit Gates durchgereist bist oder so. Sehr, sehr geil. Teil 1 und Teil 1 in 2D-Grafik mit gerenderter, Teil 2 mit Polygon-Grafik. Auch nochmal genauso gut. Gab es auch leider nie wieder einen neuen Teil-Remake davon. Das sind auch zwei meiner absoluten PlayStation 1 Hammer-Games. Kacke, jetzt fallen mir noch drei weitere Titel ein, die ich hier bei dir ständig gesehen habe, Simon. Welche? Ja. Einmal Skull Monkeys. Skull Monkeys. Dann noch Apes Exodus, Apes Odyssey. Verdammt und Worms. Und Worms. Das ist unglaublich, wie man die Sachen vergessen kann. I'm Thunderhawk fällt mir auch noch ein. Ich weiß noch, Thunderhawk war damals mein erstes Spiel, was eine, was, das hatte Sprachausgabe. Also Sprachausgabe tatsächlich nur in der Missionsbeschreibung. Okay. Und ich fand das, ja, Thunderhawk war ich ganz, da hatte ich richtig Bock drauf. Und ich hab das Spiel. Was war das für ein Spiel? Was war das Thunderhawk? Das Helikopterspiel. Wo der Helikopter hier? Ja, das. Kennst du nicht? Mir fällt es nicht mehr ein. Das ist eine Serie, die gibt es schon sehr lange. Ich will es auch mal sehen. Thunderhawk. Die gab es für verschiedene Konsolen schon vorher als Serie mit dem Helikopter eben. Und das war das erste Mal, dass man in 3D, weißt du, in der Open World meinst dann eben von, Panzer und Thunder Strike? Nee, Thunderhawk 4 hieß es, glaube ich. Thunderhawk 4 war das. Ich kenne Thunder Force und Thunder Strike. Also ich weiß, dass ich das hatte. Ich weiß noch ganz sicher, dass ich mich so drauf gefreut habe. War es ein ziemlich frühes dann für die PlayStation? Gib doch mal einen bei YouTube. Ich, das findest du hundertprozentig. Thunderhawk 2 Intro, Firestorm. Nee, ja, Firestorm. Exakt Firestorm. Das. Firestorm. Thunderhawk, Thunderstrike hieß es als US und Thunderhawk hieß es hier. Ich dachte, das war von EA das Zeug, ne? Ich weiß nur, es war echt hässlich. Nee. Also es war wirklich hässlich, aber das Cover kenne ich genau von Thunderhawk. Ja. Genau. Und das kam für Saturn und für PlayStation. Für Saturn und für PlayStation. Nee, das ist. Es kann sein, es ist ein bisschen an mir vorübergegangen. Also ich weiß nur, das war mein erstes Spiel mit Sprachausgabe, wo ich mir im Vorfeld noch gedacht habe, ja, wie ist das denn? Redet da dann einer? Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie das sein wird, wenn dann Sprachausgabe in dem Spiel ist. Ich weiß nicht, das hat mich total geflasht, als es dann nach dem Einlegen irgendwie dir was vorgelabert wurde. Ich dachte, das gab es ja vorher schon. Gab es vorher nicht so. Also für mich, ich hatte kein. Natürlich gab es das vorher sicher schon, aber ich hatte es nicht. Okay. Also das einzige Spiel. Na, das ist es doch, ne? Thunderhawk 2 also ist das immerhin davor, jetzt. Du musst ja so sehen, das war eins auch der früheren Spiele, der ersten Generation sozusagen. Und wo wurde da gelabert? Da war nicht viel, da war ab und zu mal ein Video oder so. Also du hattest immer Kommunikation sozusagen auch zwischen... Ja, es war nicht so, also dass ja einer wirklich mit dir geredet hat, so dass zur Sprachausgabe, so fand ich damals total flashig. Ja, wir gucken uns das gerade an und mein Gott, es sieht echt hässlich aus. Naja, für die Zeit, also... Es läuft flüssig, sowas, es ist überraschend flüssig. Sowas hätte ich Bock, aber auch so Ace Combat und so. Ey, ich hab das geliebt, ich hab das durchgespielt und es war so schwer... Aber es hat echt Spaß gemacht, genauso wie G-Police. Das habe ich auch, obwohl es so grottenhässlich ist. G-Police hat mir das so auch als fliegender Polizist, was auch sackschwere Steuerung hatte, fand ich damals. Ey, super schwer. Ja. Wirklich, es war auch, also es gibt so viele Spiele auf der PlayStation 1, die irgendwie gegen Ende so schwer wurden. Ja, wo du gemerkt hast, sie haben das Balancing einfach drauf geschissen, weil sie eh nicht denken, dass einer so weit kommt. Die Tester spielen eher nur die ersten Level und so weiter, dann ist uns doch egal, was danach passiert. Exakt. Aber ja, gut, Thunderhawk fällt mir noch ein. Worms natürlich ganz groß, Worms aber war das super kennt geil. Ja, jeder. Ja aber bei Worms muss ich immer wieder an diesen lustigen Trick denken, wenn du den Enterhaken auf den Boden schießt und dann so nach oben wächst wie so eine Pflanze, um dann halt rüber auf die andere Klippe zu kommen. Ey, wir hatten da lange Gefecht. Ich kann mich noch an einen Kumpel, Day erinnern, der immer ewig lang Zeit gebraucht hat, um von A nach B zu kommen, aber er ist immer so geschwungen, weiter geschwungen, so wie die Roper heute, die zum E-Sport. Ja, eben, und das war das Geilste. Halt auf Lahm, das war das Geilste, wenn seine ganze Vorbereitung alles für den Arsch war, einfach dumm ins Wasser gefallen. Und in den letzten Sekunden oder so, jetzt habe ich nichts mehr. Und dann hat er so einen Burner, so einen Grinder irgendwie hingestellt oder so. So ein Hindernis. Das war schon lustig. Super. Was gab's denn da noch? Unglaublich, sorry. Multiplayer-Gedöns, warte mal, hatte ich hier nicht noch irgendetwas? Also ich habe hier auch noch Sachen, aber wir haben auch schon viel abgesprochen. Okay, Tony Hawk natürlich. Tony Hawk, muss ich sagen, Tony Hawk 2 war das Spiel, wo ich dann erst reingekommen bin. Ersten bin ich nicht so warm geworden. Der Einser hat ja trotzdem irgendwie das Tor aufgestoßen. Er hat das Tor aufgestoßen. Es gab ja vorher auch noch nicht Skate-Spiele in so einer Qualität und mit so einem Flow und der Steuerung. Und der zweite hat zum ersten Mal dann wieder so, hat so Highscore-Jagden eingeführt. Der zweite ist auch... Der erste eigentlich schon. Ja, aber der zweite war... Also den ersten, du hast dich ein bisschen angeführt, der hat mich aber noch nicht so gepackt wie der zweite. Ich glaube, den zweiten, den habe ich nicht auf der PS1, sondern auf dem PC gespielt damals noch. Das hatte aber auch jeder. Jeder es hatte ist dieses so Spiel gut. Und jeder konnte es spielen. Und es ist auch das beste Tony Hawk von allen. Ja, die meisten Leute meinen, dass der erste vielleicht trotzdem geiler ist, weil es da die Manuals noch nicht gab, weißt du? Ich finde die Manuals aber gut, ehrlich gesagt. Ja? Damit so, damit mit schön, denen konnte man ja diese Highscore-Tricks kombinieren. Ja, also mit denen konnten, die waren ja nicht irgendwie, haben das Spiel ja nicht schlecht balanciert, sondern die waren ja trotzdem noch schwer, weißt du? Ja, natürlich, nach einer Kombo ein Manual noch zu halten, um dann zur nächsten Rail zu kommen, war ja trotzdem noch schwer. Und ich fand, was ich am Zweier auch geil fand, um noch was Neues einzuwerfen, war der Park-Editor. Stimmt, dass du dann selber basteln konntest. Ich bastel ja selber gern. Ich habe ein bisschen auch was gemacht, das stimmt. Ja, weil du konntest dann halt immer so ausprobieren, so von wegen, ich setze jetzt mal die Pipe dahin und dann baut da eine Rampe hin und vielleicht kann ich dann so springen, dass ich dann da reintroppe und dann baust du dir Rails, mit denen du also ein Vergnügungspark konntest du dir bauen. Das war richtig geil. Genau, und du, Spaß und du hast auch sehr viele Elemente freigeschaltet bekommen, weil es einfach so unterschiedliche Level gab. Also später der letzte Bonus-Level auf dem Mond, wo du dann dort mit Mondphysik dann rumgeskatet bist, was auch geil gewesen. Ey, wie, ich habe alles geschafft in diesem Spiel, ja. Ich habe alle Level gebrochen, ich habe Tricks gemacht. Also auch Tony Hawk 3 später auf der PlayStation 2 war auch der Grund, warum ich mir eine PS2 gekauft habe damals. Also, fand ihn ja auch viel nicht gut, aber ich finde ihn super. Ich finde Tony Hawk 3 auch super. Ja, ich habe da auch meinen ersten, glaube ich, 20 Millionen Trick oder sowas dort gemacht. Im Flughafen da. Flughafen, An den Gepäckbändern oder stimmt, was es dort dann war. Es gab ja noch Kanada, wo eine Mission war, wo so ein Typ mit der Zunge am Pfosten Nee, war auch die Mission, die du da, wo du den weggrinden musstest. Ja. Auch sehr toll. Tony Hawk 2 noch auch eines der integralen Erlebnisse, auch wirklich, also für mich auf dem PC, jetzt nicht PS1, aber einfach ultra geiles Spiel. Ne? Und auch, also wenn du jetzt dran denkst, Tony Hawk Ride, was gerade rausgekommen ist und unglaublich abgewatscht wird von allen und höchstwahrscheinlich auch zu Recht, finde ich auch sehr schade, wie die Serie degeneriert ist. Ne? Ich werde mit Skate auch nicht wirklich warm jetzt als Ersatz, aber ich glaube, ich kriege das Feeling, was ich mit Tony Hawk und 2 und speziell dann 3 dann hatte, einfach nicht mehr wieder. Ja. Ich habe noch ganz viele Sachen. Ja, komm, komm. Ich fange einfach, ich fange mal an mit einer Sache, die ihr euch wahrscheinlich was sagen wird, aber nicht viel, weil ihr es nie gespielt habt. Wing Commander, ich habe das ja geliebt. Ja, ich hab ja nicht, Wing Commander da, nicht auf der PS1. Gab es ja auch nur den dritten und den vierten dann so. Ich hab's auf, gab es auch nicht Prophecy oder war es nur auf dem PC? Nein, Prophecy war dann der Versuch, Wing Commander nochmal neu als Trilogie starten zu lassen, was aber schon, also es ist der einzige Teil geworden. Also ich mein, war eine Teil Trilogie geplant, in sich. Es hat sogar einen geilen Cliffhanger am Ende, aber es ist trotzdem halt nie weitergegangen. Nee, damals war, also Wing Commander 1 und 2 habe ich am PC ganz viel gespielt, das war noch Zeichentrick und dann fingen sie an mit irgendwie ihrem enthusiastischen Projekt Teil 3, wo Mark Hamill mit dabei ist und irgendwie wirklich ein 15 Minuten Intro, alles real gefilmt mit echten Kulissen, mit viel Blue, also richtig geile Action, muss man sagen, die Chris Roberts dahin gemacht hat. Eigentlich, damals habe ich noch gedacht, der Typ, der sollte eigentlich mal Filme machen, danach hat er den Wing Commander Film gemacht. Ja, und dann war es... Er ist wirklich nicht so gut. Nicht nur der Film ist scheiße, sondern der Typ ist einfach kein guter Regisseur und castet scheinbar auch wie blind. Ja, Matthew Lillard. Ja, Gott. Also ich meine, Freddie Prinze Jr. allen Ernstes als... das geht alles nicht. Ja, und du hattest schon das Vorbild durch Mark Hamill, der und Malcolm McDowell und solche Leute in den Spielen. Und wir nimmst du Freddie Prinze Jr. und Matthew Lillard? Du hast im Spiel ein besseres Cast als im Film. Finde ich aus. Ja. Aber egal, trotzdem war Wing Commander 3 und 4 war für mich so der Hammer. Also der vierte war nicht mehr so gut, dann ging es ein bisschen um Bürgerkrieg und dann fing es ja an mit Prophecy und der neuen Trilogie. Das hat mir auch wieder gefallen, muss ich sagen. Mhm. Aber das war ja alles nicht mehr Play. Also ich habe das so oft gespielt, ich habe mir so oft diese ganzen Gespräche angeguckt, ich habe so oft mit den Leuten gelabert, hier auf wie heißt sie denn? Der Trägerraumschiff, ich überlege gerade, wie sie heißt. Eigentlich müsste ich das wissen. Das ist so wichtig im Spiel, aber ich weiß es nicht. Die Pomanda. Nein, die hat einen geilen Namen. Tiger's Claw, nein. War es die Tiger's Claw? Ich glaube, es war die Tiger's Claw. War es nicht im zweiten? Ich weiß es auch nicht. Ja, also es sind ja auch unterschiedliche Schiffe. Ja, die Kilrathi waren die Bösen, natürlich. Ja. Genau. Aber gut, Wing Commander haben wir damit abgesäbelt. Ich empfehle es nur jedem, der sag ich mal, das Beste, was filmtechnisch auf der PlayStation produziert wurde, kann er sich da echt, sich Wing Commander 3 mal angucken. Was mich in Sachen Space Shooter eben gepackt hat, war das erste Colony Wars, was auch eben, hatten wir kurz vorhin drüber geredet. Ja, aber das war ein Renderfilm. Das war ein Renderfilm, das hatte natürlich nicht diese Filmstruktur. Was waren Colony Wars überhaupt? Colony Wars war ein Space Shooter, es war Wing Commander. Also nur ballern, also nichts mit Handels... nur ballern, aber... Also den ersten, es wurde dann immer, mit dem späteren, es gab ja noch 2 und 3, die wurden immer schwerer, dass ich auch keinen Bock mehr hatte. Genau, aber es wurde immer schwerer. Das, was gut war eben die Technik dort speziell, weil die Grafik war super geil. Wollte ich gerade sagen, das Spiel bestand im Grunde nur aus diversen Lensflares. Genau. Also so sah das Spiel halt aus. Sah einfach aus wie so, alles reingepackt, was gerade geht. Es ist eben auch einer dieser Momente, du packst die Demo rein und dann siehst du etwas, was du in der Form vorher noch nicht gesehen hast. Ja. Mit diesen, das war schön. Das dich richtig flasht und der Sound und alles, was du gemacht hast. Ich war wirklich geflasht von dem ersten Colony Wars eben dort. Natürlich nicht so einen nachhaltigen Effekt und ist auch dann das eben... Das war nur ein Shooter? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ein Weltraumshooter. Star Fox in einem Tunnel oder kannst du hinfliegen? Nein, Wing Commander. Du hattest deinen freien Weltraum. Aber im Weltraum und nicht über Planeten. Im Weltraum, ja. Okay. Also ganz einfach typisch. Später. Hier, du musst die drei Trägerraumschiffe zerstören. Genau, und drumherum ist das große Teil. Ein paar Leuten, die halt zerstört. So, Ich hab auch Star Trek Starfleet Academy auf dem Super Nintendo gespielt, da war ich dementsprechend sehr erpicht auf solche Sachen. Oder Wing Commander auf dem Super Nintendo. Secret Missions. Ich hab original auch Wing Commander auf dem Super Nintendo gespielt. Ich wollte ein 3DO damals haben, nur weil da Super Wing Commander mit dabei war. Na. Ja, was habe ich noch? Ich habe noch viel mehr. Ja. Also passend zu dem Thema Colony Wars vielleicht, Warhawk? Warhawk, sehr gut, ein früher Titel. Gehört für mich auch zusammen, so Warhawk, Crazy Ivan, so diese Zeit. Alter, ne? Crazy Ivan! Hatte auch Videosequenzen. Ja, einige der besten Videosequenzen auf Deutsch. Super, ja. Ich scheiße auf jeden Fall. Dramatischer Stress, sagten sie. Und also ist auch so schlecht geschauspielert und so schlecht übersetzt. Findet man bei YouTube auch in der deutschen Synchro die Cutscenes. Muss man sich unbedingt mal sich angucken. Crazy Ivan war wirklich crazy. Ja. Das Geilste ist auch am Anfang, hört er so geile Mucke irgendwie. Ja, direkt genau. So, Freak out! Er wird dann ja gelauncht, also das ist ja du quasi ein Roboter-Gedöns, den du dann steuerst und dann alles so Klumphausen schießt. Und was war das für ein Spiel? Und es war jetzt nicht sowas wie. Es war jetzt keine Mech-Simulation. Naja, Simulation nicht. Warhawk war ja dann wirklich Fliegen zum Beispiel. Das kenne ich noch. Und Crazy Ivan, ich weiß nicht, konntest du da fliegen oder bist du noch auf dem Boden herumgelaufen? Nein, du konntest nur laufen. Es war so eine Art Mecha-Spiel, ne? Wo du der Pilot war. Schon mit Action und so. Ja, kleine Mechs kaputt gehauen, am Ende immer einen großen. Genau. Und dazwischen waren aber diese wirklich diese unglaublich gedrehten Cutscenes. Ja, also richtig. Die waren wirklich auf dumm gemacht. Eben. Also die waren damals schon dumm, ja. Das weiß ich noch. Aber wenn du denkst, so Wing Commander, aber debil, so richtig debil einfach, was dort dann abläuft. Stimmt, die wollten auch so ein bisschen Humor mit reinbringen. Aber fand ich gut, mir hat das voll gut gefallen. Also ich mochte diese Zeit, in der man noch so mit den Videos experimentiert hat und so. Das fand ich schön irgendwie, das ist eine schöne Stimmung. Das wäre eh mal sinnvoll rauszufinden, was für Spiele alle so Videosequenzen hatten, also gedrehte. Ja. Das war damals ganz immer kacke. Das muss auch mal ein Special irgendwo hier sein als für Game One, als Videoform, weil die sind so gut. Freakout! Ihr Commander? Seit 7 Stunden sitze ich nun in dieser Sardinenbüchse. Langeweile. Unsere voraussichtliche Ankunftszeit am Startort ist... Ach, wir sind da genug. Werde ich machen zum Start. Das können Sie nicht machen, Commander. So? Der Transporter ist nicht stabilisiert. Die Druckschilde arbeiten noch nicht. Genug. Starten. Sofort. Anhalten. Jetzt weißt du, warum ich nervös bin. Oh mein Gott. Jetzt! Zündung, das ist so früh! Ich wusste es, wir werden alle sterben! Ihr habt 15 Sekunden Zeit zum Start und um die Schilder hochzukriegen! Sie sind wahnsinnig! Was haben wir noch hier? So viel? Hier echt so viel. Driver habe ich. Driver, die letzte Mission war zum Kotzen. Ich habe eine ganze Nacht dran gesessen, um diese Mission zu schaffen. Du wurdest ständig von hinten gerammt. Ja. Einfach nur gerammt. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Genau, Driver, der quasi der Proto-Vorgänger zu GTA, aber der sich wirklich auf Fahren beschränkt hat. Und das Fahren war dort auch wirklich intensiv. Du konntest es war gut, ja. Ja, Driver 1 wurde dann eben, du hast dort einen Undercover-Agenten gespielt, der dann eben dort aber Undercover für in irgendwelche, was, Mafia, ich weiß nicht mehr, Verbrecher-Syndikate sich eingeballert hat. Und die letzte Mission war da eben, dass du, glaube ich, den Präsidenten in eine Garage bringen musst. Und du wurdest von Secret-Service-Wagen gejagt. Und die waren aber so überstark, also selbst wenn du die Stadt auswendig kannst und gut fahren konntest, wenn die dich von hinten angerannt haben, du bist so hochgeflogen, ich bin in die Geometrie, in die Häuser reingeflogen, dass ich außerhalb der Level war. Alles, was ich habe gewonnen letztendlich den Level, indem ich geschubst wurde die ganze Zeit und gerade irgendwie zufällig da gelandet bin, wo es Ende war und eben auch keine, also noch gerade noch Energie hatte so. Also ich glaube, diese Mission kann man nicht normal spielen, weil du bist gefahren und von hinten ständig pam, pam, pam. Ja, genau, pam, genau. So ein Scheißspiel. Es ist ein bisschen wie bei Ridge Racer, wenn du gegen den schwarzen Wagen fährst, den hast du ja auch nur geschafft, indem du dich hast rammen lassen. Genau, indem du dich hast rammen lassen. Und ich habe eine ganze Nacht echt dran gesessen. Ich habe den Level, irgendwann, es war 0 Uhr oder sowas und am nächsten Tag muss ich zur Schule oder ich weiß nicht mehr. Und okay, die letzte Mission, cool, ich habe es bis hierhin geschafft. Und dann kam eben dieses, die eigentlich nur 2-3 Minuten lang ist, aber ständig, du wurdest weggeballert und ich bin wirklich in die Häuser reingefallen. Ich war dann irgendwann um 6 Uhr morgens durch, dann so schweißgebadet runtergelassen und gesagt, fuck you, ihr Spiel, ich habe dich geschafft. Das war echt nie schlimm. Wieder. Es ist ja auch so ein gutes Beispiel für wie man eine Serie echt kaputt fahren. Die fingen dann im an. Im Zweier, da gab es irgendwann mal ein Event dazu, da waren wir dann hier in Hamburg. Hier mit dem weißt Edmondson du das noch? Oder wie hieß ja, der? Ja, richtig. War, hieß der so? Genau, wo wir auch. Ja, auf jeden Fall, nein, es geht weiter von dem alten Cast. Guck nicht auf die Zeit. Ja, aber bei dem Driver 2 hat mich dann auch geschockt, wie scheiße das aussah. Ja, das war noch mal hässlicher als der erste und der war schon nicht hübsch. Aber Hauptsache, sie haben damals, glaube ich, von H&M... Jetzt kann man aussteigen. Ja, ja, genau. Und sie haben ja damals für den Tenner extra so Klamotten, eigene Klamotten designen lassen. Ja. Nein, das war so, wirklich. War im zweiten. War nicht im dritten Teil der Tenner? Der Tenner war die ganze Zeit. Immer. Beim dritten Teil natürlich auch, wo es komplett beerdigt wurde dann. Meine ich ja, dann ist hier dieser Edmundson, erzählt uns irgendwie bla und geil, super Spiel, es wird der Hammer. Und dann hast du da schon gesehen, das ruckelt wie Sau. Und dann haben sie sich allen erst auf diesen Typen konzentriert, den Klamotten zu geben, anstatt das Spiel... so schlimm geruckelt. Genau, anstatt das Spiel hinzukriegen. Und der dritte war ja dann also Totalausfall. Ja, also so schlecht. Es gab eben, genau, wo dann GTA wirklich aufgebrannt ist zwischen dem zweiten Driver und dem dritten. Haben sie den Faden verloren. Ja, genau. Und was habe ich mich gefreut auf das dritte Driver? Ich dachte... Oh, unglaublich. Diesmal werden sie alles richtig machen. Jetzt wird, also bei Driver war das Fahren eben immer so geil und das fand ich auch immer dem Vorteil gegenüber GTA. Ich liebe GTA 3 und weiß eben alles, was danach gekommen ist, aber Driver hat mich eben wegen den Fahrsequenzen so extrem scharf gemacht. Und dann kommt dieser uninspirierte Mischmasch, der wirklich auf der PlayStation so wo sich selbst die GTA-Leute drüber lustig gemacht haben in San Andreas, ne? Ey, Refractions, how could you fuck this up? Oder Reflections war der Entwickler dann eben. Stimmt. Genau, da gibt es die Szene, wo jemand das in der Zwischensequenz spielt und jemand sich über Tenner aufregt. Und da bleibt doch, ja stimmt, da bleibt der Typ doch mit seiner Karre auch mal an einem Bordstein hängen? Oder springt, ich habe so Bug-Videos gesehen. Ja, Bug, und wir haben auch hier in der Sendung haben wir es gezeigt, als wir klug geschissen, was sind Bugs oder irgendwie sowas. Ja, okay. Da hab ich nochmal für Uke damals Driver 3 eingespielt, wo es mich gequält hat jede Sekunde, wo du mit dem Auto durchfährst, alles explodiert auch, und dann ist total merkwürdiger Schein. Echt scheiße eben, wie Driver degeneriert ist nach diesem ersten Teil, der wirklich unglaublich fantastisch war. Der erste war wirklich gut. Kurz, GTA gab es ja auch Teil 1, Teil 2 und GTA London. Auf der PlayStation 1 ist ja auch dort... Es war natürlich eher ein PC-Titel, glaube ich, damals gewesen, GTA, aber natürlich auch, also meine Kumpels und sowas, mich hat es damals nicht angemacht, meine Kumpels haben es auf der PlayStation 1 gespielt. Auch dieses geile Intro, was es für GTA 2 gab, ich glaube von, was war das, Westbam oder ich weiß es nicht mehr, so ein geiles Musikvideo, wo du dann so richtig... DJ Hooligan war es, ja. Alter, ja, genau, das war ja damals richtig krass. Na, ist, finde ich immer noch, ist immer noch ein cooles Video, glaube ich. Das kann man sich immer noch angucken. Müssen wir mal YouTuben oder sowas. Also auch sehr gutes Zeug kann man sich, gibt es, glaube ich, sogar als GTA Collection für die PlayStation 1, hatte ich mir irgendwann mal geholt für 10, 15 Euro, wenn man die irgendwo noch findet, wo Teil 1, 2 in London als Add-on mit dabei ist. Wenn du das ganz Klassische haben willst, kann man sich es natürlich gerne auch nochmal antun. Na, was hast du noch für Sachen? Hier gibt's hier noch also ich meine, wir haben garantiert, selbst wenn wir jetzt irgendwann durch sind, 1000 Sachen vergessen. Ja, Soulblade, ich schmeiß einfach mal rein, der geile Rendervorspann, wo der Rock dann vor der Klippe steht mit seinem Sohn und hebt die Axt hoch so. Sehr gut. Das war schöner Vorspann. Das hat man sich wirklich 10 Mal angeguckt. Wo jedes Mal, wenn ein Vorspann kam, besser war und sowas. Und Soulblade oder Soul Edge, wie es jemals hier dann hieß, war auch ein super geiles Teil. Finde ich auch besser als alle Nachfolger, die gekommen sind, ehrlich gesagt. Weil Soul Calibur ist eine persönliche Enttäuschung für mich, ehrlich gesagt, weil das Ding, also Soul Edge hatte eben wirklich ein Niveau für mich gesetzt, was 3D-Prügler angeht, mit wirklich dann, dass du auch wirklich vernünftig decken konntest und diese verschiedene Waffenauswahl, die dort gekommen ist. Das ist, viele Features sind flach gefallen dann bei Calibur. Was ich ja immer krass fand, irgendwie Tekken war für mich, ist ja beides von Namco, Tekken war für mich immer unförmige Scheiße. die Moves von den Animationen her oder auch wie die Leute proportioniert waren, die sahen einfach dumm aus und Soul Blade, Edge Calibur, das sah immer geil aus. Da war immer Wucht in den Schlägen, die haben ausgeholt, die haben, das war schnell, es war Speed dahinter. Es war einfach pompöser inszeniert und einfach viel mehr Eye-Candy als das hässliche Tekken. Das fand ich schon immer hässlich. Und das war, glaube ich, die Zeit, wo Tekken 2 vielleicht schon da war. Tekken 2 ist ja wirklich ein Block. Aber Soulblade hat da wirklich optisch und animationstechnisch so den Boden aufgewischt, das war wirklich so, okay, es gibt einen neuen König, so, weißt du? Also, genau. Und Musik. Und zum Beispiel hat er keinen König. Tushin Den, ich hatte Teil 3 irgendwo noch zu Hause liegen gehabt, mir importiert aus Japan und was für eine Enttäuschung das war. Ich habe schon den zweiten nicht mehr gekauft. So. Bloody Raw fällt mir da noch ein. Oh, das war auch geil. Das war gar nicht schlecht. Ja. Mit diesem Raw-Modus. Genau, wo du dich verwandeln konntest in Monster-Man, das war auch eine geile flüssige Grafik. Total Number One. Dich verwandelt und hast ihn dadurch nochmal so weggeworfen. Stimmt, so, das war cool, Gegner. Das hat Spaß gemacht. Ja, ist auch leider sehr degeneriert nach dem zweiten Teil, der sehr gut war. Ja, leider echt schon. Ja, auch bei 3D-Prüglern, weißt du, die PlayStation hat so viel geiles. Natürlich, Bushido Blade ist persönlich für mich auch ein sehr cooles Ding. Ich als Nintendo-Fanboy habe beim N64 immer drauf gewartet, dass es auch mal einen gescheiten 3D-Prüglern kriegt. Und was hat's bekommen? Fighters Destiny. Dark Dark Rift. Bei Dark Rift habe ich gedacht, das wird so geil, alles, ja, wird alles ja, wegblasen. Ja. Und am Arsch, das war der letzte Rotz. Und was gab's da noch? Ruckel 3D. Power, irgendwas, Dual Heroes. Power, ach, alles Dual Heroes mit den Power Rangers vorne drauf. Ja, ja, das war es eigentlich gut, aber das Piep, auch meinst du? Zocken. Piep war echt das gut. Piep, ja. Piep 64. Ja, okay, das war, das war auch schon. Ich werde es mir eher alles nochmal durchhören müssen. Scheiße, es tut mir leid. Auch. Schreib's noch auf, 205. Ja, na gut. 205. Ja, viele Prügler-Sachen. Also kurz, Bushido Blade, Tobal Number 1, Tobal Number 2, also Japan Import, Tobal Number 2, sehr gutes Ding von Squaresoft, also auch Menge Zeug. Da waren Prügelspiele noch richtig dick dabei, ne? Ja, also richtig in der 3D-Phase eben, inspiriert durch Tekken und anderes Zeug. Prügelspiele, Rennspiele, das waren so die Dinger. Eben, das sind Sachen, die heute natürlich Prügelspiele wieder ein bisschen präsenter durch Street Fighter und alles, was jetzt gekommen ist, aber ich glaube so die Hochzeit, wo du wirklich geiles Rennspiel und geiles Prügelspiel haben konntest, die sind seit der PlayStation 1 Ära nicht mehr was da. Was war denn auf der PlayStation 1 gibt's so ein Prügelspiel, was Monsterkacke war? Was Sauträge? Auch mit Monstern, irgendwie so ein mittelalterliches Design? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du kennst es, ich habe das glaube ich mal bei dir gespielt. Das war Dark Verdammt, wie hieß das? Boah, Dark, also, Dark Pause machen. Dark Age Ich guck einfach mal. Blood Demon. Es war so. Mir fällt nur kurz ein, es gab ja The Masters of Terraskezi oder sowas. Star Wars Prügelspiel. PS1. Aber da gab es halt auch viele schöne Rotz-Beat'em-Ups, wo jeder gedacht hat, ach komm, lass uns das auch mal machen. Ja, natürlich, da kommt eine Menge Dreck dann eben mit rum, wenn du dann so viel Zeug machst. Aber wirklich ultra viel Zeug gehabt. Ich habe noch vier Spiele, die mir... Ja, und ich möchte gleich nochmal über die Rollenspiele kurz sprechen. Also. Okay. Ja, ja. Ja, geh ich dann Final Fantasy 7 habe ich auch noch was. Also zum einen ganz kurz mal, um es abzufrühstücken, die Soul Reaver und Blood Omen Serie. Also Blood Omen angefangen als von oben. Genau, Top-Down genau. Action-Adventure im Zelda-Stil ein bisschen. Man stirbt und kriegt quasi die Möglichkeit, also quasi als Vampir wieder aufzuerstehen und sich zu rächen. Mhm. So ist der erste Teil und am Ende wird man halt zum Obervampir. Genau, und du kannst dich entscheiden, das war das Coole. Willst du die Welt unterjochen oder willst du dich auf... Genau, ja. Es hatte so... Schon sehr, sehr, sehr cool aufgebaut. Und der zweite war aber dann der Hammer, weil das war dann Third-Person-Action-Adventure im Grunde mit zwei verschiedenen Welten, so wie Zelda. Genau. Eine Geisterwelt und eine richtige Welt. Du konntest zwischen beiden Welten hin und her switchen. Warst selbst, was auch ein geiles Intro hatte, also der Held aus Teil 1 war ja dann der Fürst. Und der Vampirfürst genau runter in diesen Seelenstrom. Genau, ne? Nur aus einem Grund, weil du Flügel gekriegt hast, genau, die er nicht hatte. Das ist eine coole Idee. Ja. Reißt ihm die Scheißflügel ab und stumpft ihn da runter und du bist da irgendwie, wirst 10.000 Jahre verdaut und bist aber auch nicht tot. Ja, stimmt. Und dann suchst du deine Brüder, viel später, nachdem alles im Arsch ist quasi und die ganze Dynastie schon im Arsch ist, suchst du dann deine Freunde von damals und die sind alle mutiert und anders. Es war ein super geiles Spiel. Ja, für mich der legitime Nachfolger von Tomb Raider eigentlich. Ne? Ja, also es war damals, das sah geil aus. Es hatte dieses Hin- und Herwechseln. Es war dynamischer. Du konntest ja auch ein bisschen fliegen und so. Durch die Flügel, die halben. Also das war wirklich ein geiles Spiel. Das hat danach habe ich nie weitergespielt. Crystal Dynamics hat noch, Kain hast du auf der Xbox, glaube ich, nochmal dann gespielt. Es gab Blood Omen 2, wo du dann Kain, glaube ich, gespielt hast. Genau, da hast du beide gespielt. Waren es beide? Ich weiß nicht, welcher Teil das ist. Ich habe ihn zu Hause, da konntest du beide spielen. Es ist auf jeden Fall auch gut. Es gab noch einige Spiele, auch speziell viele Leute mögen die Story Story, ja. Ja, aber schade, ich weiß gar nicht, wie die weitergeht. Die also, war sehr kurz. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe nach der PlayStation 1-Ära die auch nicht viel gespielt. Wurde übrigens von jetzt fällt es mir ein, Amy Hennig, Story-Schreiberin. Ich habe die mal getroffen. Du hast die Amy Hennig mal getroffen. Die macht jetzt für Uncharted die Dialoge und die Story und hat damals die für Soul Reaver und die Legacy of Kain Serie gescriptet. Als Soul Reaver 2 gemacht wurde, war ich bei denen im Studio. Ja? Und da hast du die Amy Hennig interviewt. Ja, aber ich kannte die halt nicht. Aktuelles Insiderwissen hier. Sehr, sehr gut. Aber ich wusste nicht mal ihren Namen. Ja, ist mir gerade auch jetzt erst wieder eingefallen. Okay, die beiden haben wir durch. MDK habe ich hier noch. Ja. MDK. Wo man immer dachte, das heißt Mörder Death Kill. Es heißt doch Mörder Death Kill, oder? Es heißt Max, Dr. Flunk und Kurt. Das sind die drei. Aber das sind die Protagonisten halt. Ja, klar, so macht's Sinn. Ey, also aber Max, kann mir das mal einer erklären? Ich kenne da leider auch nur den zweiten. MDK war ja Shiny Entertainment, ne? Ja. Aber was soll das? Ich habe das Spiel nie gecheckt. Ein sehr seltsamer Mix. Hatte damals als erstes Spiel einen Sniper-Modus. Also Ranzoom gab's wirklich nur da. Das war vor GoldenEye noch. Oh, auch das initiiert. MDK. Ja, ja, okay, aber ich weiß, was du meinst. Nee, GoldenEye kann man ja nennen, aber wir sagen ja nicht, was es taugt. Ich meinte ja, aber GoldenEye war ja damals. Also. Wieso? Was habe ich jetzt? Egal. Ficken! Piep. Es hatte einen Zoom. Okay, wir lassen uns nicht überall. Ja, alte. Aber stimmt, MDK, die Zoom-Funktion werden wir auch noch erinnern. Ich hab's von und vorne es hatte diesen Röhrenfallschirm. Ich meine, das ist von vorne bis hin, wie so ein Tim Burton Film. So ungefähr. So, aber mir war das immer zu krank und nicht krank genug. Also, wenn ich heute sowas wie Bayonetta spiele, dann werde ich überrollt von Scheiße und find's lustig. Ja, aber okay. MDK war so auch so ein Zwischending, wo ich nicht wusste, wo wollen die mit mir hin? Ist das jetzt Science Fiction oder Fantasy aber, oder ist das also lustig? Also Shiny speziell hast du ein bisschen sowas hier immer war mit Earthworm Jim oder später Wild aber 9 gab's ja auch Jim für die ist PlayStation auch klar 1. Definiert. Ja, nur die sind schon, also du hast schon recht, so es ist eines der, es ist so hat, also da muss man sich schon irgendwie, da muss man Bock drauf haben, weil das, wie gesagt, es hat allein schon diesen Fallschirm, der kann kein Fallschirm sein, weil er nur aus Röhren besteht eigentlich. Also nee, so, eigentlich, also ja. Alles mir ist komisch zu in dem komisch, Spiel. Ja, aber es machte schon, es hatte irgendwie auch einen Sinn. Es hatte auch eine coole Story. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie sie ging. Also es ging halt um diesen Bösewicht, klar. Und dein Professor, der dich halt losschickt, aber du selbst bist irgendwie auch keine normale Person, sondern irgendwie genetisch so robotermäßig, irgend sowas. Ich weiß es nicht mehr, aber das Spiel war damals, hat richtig hohe Wertungen kassiert, war auch echt nicht schlecht. Also hat viele Sachen zum ersten Mal gemacht. Muss man tatsächlich sagen. Ich habe den Zweier mal gespielt, aber den sag mal, war es Iron and Blood, dein Prügelspiel? Ja! Iron and Blood. Das war's mit so Orks und so und Äxten und Mittelalterschrott und das war ganz beholt. Das klingt auf jeden Fall nicht also gut. Also die Beschreibung hier bei GameFAQs ist an axe-wielding medieval mother wants your heart on a stick. Mother wants your heart an on a stick. An armored killing machine wants his mace in your head. Also ich glaube, das ist auch ganz lustig, da mal nach YouTube-Videos zu suchen. Die sind, glaube ich, ganz... Ja, das macht auch Spaß. PlayStation 1 Sachen. Ja. Habe ich gerade letztens wieder geschaut, wie der Boot-Jingle. Gregor, spielt ihn jetzt mal kurz ein. Spiele ich jetzt ein bei. Den muss man echt, ist auch einer der besten Boot-Jingles und wirklich, du wusstest ja immer, worauf du dich einlässt, wenn das da jetzt kommt. Mhm. Iron Blood, ein Video. Das sieht doch gut aus hier. Ich habe noch eine Sache, die ist so schlecht, dass ihr die garantiert nicht gespielt habt. Ich habe es bestimmt gespielt. Fade to Black. Fade to Black, ich bin ein super großer Fan von Flashback und ich hab's versucht zu spielen, aber ich hab's nicht geschafft. Ja, muss man dazu sagen, die 3D Third-Person-Umsetzung, Nachfolger zu Flashback, was ja wiederum ein Spin-Off war von Another World. Ja. Anderes Setting, andere Story, aber ähnliche, also selbe Entwickler und ähnliches Konzept. Another World ist für mich immer noch eines der Highlights ever. Und dann haben wir natürlich noch Flashback, was 2D war und ein bisschen actionorientierter. Genau, also Flashback auch unglaublich, wie oft ich das auf dem Super Nintendo durchgespielt habe. Und es gab ja noch eine Mega-CD-Fassung mit coolen Sachen. Ja, es gab auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Und es ist eben diese, es gab ja nochmal, glaube ich, Blackthorn auf dem Super Nintendo, wo du dann nochmal ein ähnliches Spiel bekommen hast. Ja, aber Blackthorn war was anderes. Das war das mit der Schrotflinte. Es war das mit der Schrotflinte, aber wo du so ein ähnliches Gefühl mit den Apes Odyssey-Sachen, dieses 2D, aber mit wirklich intensiv aufgebauten Rätseln. Und das gab es eben als relativ frühes PS1-Spiel. Ja, genau, früh, weil Fade to Black, also ich meine, ich hatte mich echt gefreut auf das Spiel und es war so hässlich und es war so... Also so ungelenk und schwer zu steuern. Ungelenk, genau. Und also ich habe das tatsächlich am Ende nur mit einer Lösung durchgespielt, weil ich wollte es einfach nur noch durchhaben. So, damals musste man das ja natürlich alles durchspielen. Ja, natürlich, klar. Und es hat mir aber keinen Spaß mehr gemacht, aber das fällt mir noch ein, dass ich mich damit sehr lange ausgiebig beschäftigt habe. Ja, das ist so zu der Zeit. Ja, Mann, Iron and Blood, ich erinnere mich, dass das echt scheiße war. Ja, und jetzt wo ich das hier so sehe. Ja, wir gucken uns gerade ein Video von Iron and Blood an und wir sehen nur Ladebildschirm. Oh, was haben wir da denn für Leute? Ein Troll, ein alten Magier. Mittelalter. Ein Wolfsmann die, oder was soll das sein? Ist das ein Wolfsmann? Ich ey, weißt du, wie eben lief auch gerade der Rindervorspann, wie schlecht das da war? Weißt du, wie sie alle so, ach, ja, aber wie sie keine schön, Ahnung von genau, Style haben? Ja, weil, die haben keine Ahnung von nix, aber das ist alles so schön unschuldig noch. Das war ja. Die ersten Rendersachen der PlayStation. Ja, da sieht man auch, wo die Leute, okay, jetzt gibt's dieses neue Renderzeug. Lass uns mal machen. Ne? Genau, wo man dann auch keine Ahnung hat, dass man da vielleicht ein halbes Jahr vorher schon anfängt, sondern dann so, ah, in 3 Wochen muss das Spiel fertig sein. Lass genau, uns schnell was rendern. Lass uns mal gucken, was hier, ey, wie lange sucht er jetzt hier die Kämpfer aus? Das kann ja nicht sein. Da. Du meine Güte, nee, das habe ich nie gespielt. Oh shit, das sieht nicht gut aus. das ist doch nicht deren Ernst. War das so? Ich habe es mir eigentlich noch schlechter vorgestellt. Noch doch. Schlechter? Naja, ich weiß nicht, ob die Farben korrekt sind, aber die sind hier ja alle blau und weiß. Irgendwie. Ah doch, ich sehe auch noch rot. Also ja, aber ich meine, auch der Goblin da sieht auch echt scheiße ja. aus. Also ganz im Ernst, so schlecht mittlerweile Toshinden oder sowas gealtert ist, das ist nochmal ein paar liegen drunter. Ja, aber Hauptsache und natürlich, dass das Blut muss natürlich hier spritzen, wie blöde. Ja. Ist ja klar, ist ja logisch. Ah, der Goblin hat also grünes Blut. Gut. Eben. Interessant. Ja, okay, also dann, ich bin durch mit meinen Spielen. Ich habe ja. tatsächlich jetzt über alles geredet, woran ich mich erinnern konnte. Eine Sache, wo ich mich zurückgehalten habe, die würde ich jetzt gern kurz als Ende hinpacken. Also der Grund, warum die PlayStation 1 auch meine absolute Lieblingskonsole ist, wir haben ja eh über das extensive Angebot hier gequatscht, aber ich bin natürlich der japanische Rollenspiel-Fan, was das angeht. Und also jeden, den du fragen würdest, japanische Rollenspiele auf der PlayStation 1, das ist die Ära, die dort passiert ist. Ne? Ist losgetreten worden, eigentlich effektiv mit Final Fantasy 7. Und ja, ich denk mal, da will ich auch gerade mal einhaken, weil da gab es einen TV-Spot zu, der ja. auch fett war. Und wo ich gedacht habe, boah, guck dir das mal an. Also da hast du dich auch nicht mehr wirklich geschämt für das Hobby, sondern es war einfach ein geiler TV-Spot, ein geiler Trailer, wo du Bock aufs Spiel bekommen hast. Und der Aufbau, der dort eben hingegangen ist, ich habe auf dem Super Nintendo schon ein bisschen Rollenspiele gespielt und so weiter und Final Fantasy kannte ich eben dann so vom Lesen in den Zeitschriften, aber konnte nicht wirklich leisten, was und so weiter war. Aber dort zu der Zeit gerade mit der Uni angefangen, ein bisschen Job gehabt und hier Geld reingekriegt und Final Fantasy 7 wurde aufgebaut in den Zeitschriften. Das Ding kommt jetzt auf der PlayStation aus einer der Gründe, warum eben Nintendo verschissen hat gegenüber Sony, ja. weil die eben mit Final Fantasy VII vom N64 zur PlayStation gewechselt sind. Das war echt wichtig damals. Also als Final Fantasy VII rauskam, da habe ich mir auch überlegt, eine PlayStation zu kaufen. Ich bin dann noch hier, hast vorhin gesagt, mit dem Norbert, Kumpel, mit dem Möfchen irgendwie ins Nebenkauf gefahren, wo der besagte Laden war, wo du auch gearbeitet hast und da wollte ich mir eine PlayStation mit Final Fantasy VII kaufen und habe dann gekniffen. wir haben uns den langen 30 Kilometer Weg auf uns und genommen, du? Mit diesem scheiß Mofa über Fahrradwege zu gurken und, du dann, und nee, mit dem Wissen, wir gehen damit raus mit einer PlayStation und Final Fantasy 7. er hat's gemacht, ich hab's nicht gemacht. Und ich das war so ein Scheideweg, weißt du, kannst du fast sagen, weil da hätte ich wahrscheinlich dann auch Da würdest du heute hier nicht sitzen wahrscheinlich, wenn du das gemacht hättest, ne? Dann wäre deine Karriere anders verlaufen, nee, wenn du Final Fantasy spiele. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich auch bei Final Fantasy 7 mitreden können, weil ich hab's ja jetzt nicht gespielt und ich hoffe, dass irgendwann mal ein Remake kommt. Ja, ich glaube, es auf jeden Fall keine N64 gab, wenn du eine Playstation hast. Ich will auch nicht zu sehr ins Detail gehen über die einzelnen Spiele, weil Final Fantasy werde ich mir eh dann aussparen, wenn 13 kommt, dass wir dann entsprechend einen Podcast drüber machen oder mit den Leuten, die Bock drauf haben. Aber Final Fantasy 7 auch für mich dann der Moment, wo ich dann, also für mich hat das die Importzeit für mich dann eingeläutet, weil Final Fantasy 7, ich habe damals in der Videogames gelesen, deutsche Version scheiße, da hat ja noch der Ted Hara, der dann später so scheiße fand, wie schlecht das übersetzt war in Deutsch, der dann nach Japan gegangen ist, um dort die Übersetzungen zu machen für Squaresoft, der Redakteur eben von der Videogames damals. Ja, lass mich das mal machen. Lass mich, genau so, ne? Und der hat mich davon überzeugt, ey scheiße, du brauchst eine Playstation, die US-Spiele abspielen kann. Mhm. Ne? Also ich hatte leider da schon ein späteres Modell, wo der Wechseltrick nicht mehr funktioniert hat. Also habe ich mir für 50 Mark bei Gamecastle hier in Hamburg das umbauen lassen und habe dann auch wirklich lange darauf gewartet und dann 150 Mark für die Importversion ausgegeben. Ich kann mich exakt an diesen Tag... Ich habe so viele von diesen Dingern verkauft. Also ich habe da gerade in einem Laden gearbeitet, als Final Fantasy 7 rauskam und ich habe... Und die sind unglaublich viele. Einfach unglaublich rausgegangen in der Form. Also Final Fantasy 7, die US-Version mir gekrallt und ich musste an dem... Ich habe es mir morgens geholt, die Playstation umgebaut, saß zu Hause und ich musste den ganzen Tag in der Uni bleiben, bis 18, 19 Uhr. Hm. Und es ging einfach nicht, wenn du die Packung da daneben hast und das Handbuch dir angucken kannst und so weiter. Ja, Trant, ist ganz schön schlimm. Aber das, du kennst doch das Gefühl, du hast das Ding und bist es jetzt, hast ja vorhin erzählt, Simon, mit Resident Evil, ne? Ich kenne das sehr gut, ich freue mich dann einfach, aber ich habe dann halt diese Vorfreude. Eben, und einfach dieses Jump-Hopsen oder du bist in der Bahn oder im Auto oder sonst was und kannst nicht anders als dir die Packung x-fach anzugucken. Zu Hause muss man erstmal die Bude aufräumen, bevor es losgeht. Ja, es ist auch nicht schlecht. Bude aufräumen vor dem Einlegen eines neuen Spiels ist nicht natürlich schlecht. Du musst dann das entsprechend würdigen, aber dann... Da müssen wir auch mal drüber reden irgendwann, Spiele-Ticks, die uns bis hierhin geführt haben. Final Fantasy 7 geholt und es hat mich wirklich sowas von weggeflasht, alleine durch die Technik, durch die Story und so weiter und so fort. Also das ist das Ding, was mich richtig... Das war ja auch gerenderte Hintergründe, oder? Es war zu der Zeit, es kam ein bisschen später als Resident Evil raus, also Ende 97, war es hier, oder 97 so in dem Dreh kam es hierzulande raus. Also hast du schon dieses gerendert plus 3D-Polygon-Grafik. Aber der Aufwand, der dort reingegangen ist, das Spiel hat 100 Millionen Dollar gekostet, mehr als Shenmue in der Entwicklung. Und einfach, als das kam, damals hatte ja noch niemand probiert, wirklich in dem Umfang mit Render-Cutscenes, die ohne Naht, ne, nahtlos in die Spielegrafik übergehen und dort die Polygonfiguren drüber sind. Das war wirklich schon toll. Ja, das war schon toll. Die Polygonfiguren im Spiel selber ein bisschen Popeye-mäßig. Das fand ich auch immer super blöd, weil er hat ja wirklich nur ein Quadrat als Es war eine stilistische Entscheidung, damit die so ähnlich aussehen wie diese super deformed Comicfiguren, die du in den alten Spielen hast. Aber dafür, wenn du die Kampfsequenzen hattest, waren es so voll formierte Toshinden-Figuren eigentlich, die gegeneinander gekämpft haben. Das war eine blöde Design. Aber vor allem fanden sie sich weggeflasht von Story, von Musik, von Gameplay, von allem drum und dran. Ne? Das ist das Ding, was nicht nur für mich dann die Zeit losgetreten hat, aber einfach, was die Leute inspiriert hat, speziell einfach, jetzt lass uns mal beim Rollenspiel vom Leder lassen. Und die PlayStation 1 ist die Rollenspielkonsole. Egal, wie sehr man Super Nintendo oder was anderes mag oder PS2 hat auch viel versucht, aber PS2 ist in der Breite größer geworden, was Rollenspiele angeht, aber nicht in der Spitzenklasse. Und du hattest solche Geschichten auf der PlayStation 1. Ich hau nochmal ein paar Titel runter, sowas wie Chrono Cross, Nachfolger zu Chrono Trigger, was gekommen ist, auch mit unglaublich guter Musik von Yasunori Mitsuda, einer meiner Lieblingskomponisten. Jetzt wird es sehr nerdig, ne? Ja, also, wird schon nerdig, ja. Es wird kann man nicht anders sein. Ich spiele jetzt in dem Moment Musik von Chrono Cross an, dann könnt ihr hören, wie geil die ist. jetzt sind wir wieder zurück. Und andere Titel, die auch ebenfalls gut waren. Grandia, das erste Grandia, umgesetzt vom Saturn auf der PlayStation 1. Ein tolles Rollenspiel für zwischendurch. Dragon Quest 7, Luna, Star Ocean, Suikoden ist ganz, ganz, ganz groß. Ich hab's nicht gespielt, Suikoden. Also Suikoden, speziell so eine Art Kriegsepos mit eher 2D-Rollenspiel, was jetzt nicht unbedingt für PlayStation sein musste. Wendelhart. Aber Wendelhart, fuck nochmal. Da wollte ich gleich nochmal drauf zu Mann, sprechen das kommen. Das war vielleicht mein Lieblingsspiel. Das habe ich wirklich so oft neu gespielt, fand weil man da gut. Diese Rüstung kriegen ja. konnte, also, wenn man alles richtig genau. Kurz, Suikoden, Wild Arms-Reihe, Valkyrie Profile und solche Geschichten. Und natürlich die Strategie-RPGs, eben wie Wendelhart. Ja, was Final Fantasy Tactics, was damals genau. plötzlich nicht mehr zur Verfügung stand. Keiner konnte das besorgen und es war dann, als es wieder da war, so teuer und war ganz komisch. Ich hab dann zu Wendelhart gegriffen, obwohl das schlechter sein soll als Final Fantasy Tactics. Es waren ja ein paar Jahre dazwischen. Aber ich fand Wendelhart wirklich Wendelhart geil. Ist super. Leider ein schlechter zweiter Teil, fand ich persönlich, falls ihr den mal gesehen habt, wo man simultan Züge gemacht hat. Ich hab mich so gefreut auf den zweiten. Da konnte man sich dran gewöhnen, habe ich sogar auch mal gespielt. Man konnte sich dran gewöhnen, aber du hast dann wirklich. Ich war ein bisschen. Man konnte halt auch schnell Scheiße bauen. Ja, es gab die ultra hässlichen Charakterporträts erstmal beim zweiten Teil. Beim ersten war es ja noch ein bisschen so Comic-Grafik aufgebaut, aber natürlich ja dieses Isometrische, wie dieses Schachspiel eben, wo du deine Figuren strategiemäßig hin und her bewegst, mit großen Blutfontänen, wenn du draufgehauen hast. Es hat so schön stimmig war es beim ersten Teil. Ey, das war super. Beim zweiten hattest du eben so richtig Knubbel, richtig hässliche Charakterporträts, die eben speziellen Stil wohl abgezielt haben und dann hast du so komische Schnecken dann gehauen dort als Gegner und hast eben simultan gezogen, was leider für mich das Feeling irgendwie kaputt gemacht hat. Simultan ziehen hat auch meiner Ansicht nach das Ding kaputt gemacht. Also ja. Es kommt, war geil, zwei war nicht mehr gut. Es kommt ein neuer Teil, ich weiß nicht, ob es ein Remake ist, aber für XBLA und PSN kommt demnächst raus. Ja, kommt aber auch für PSP. Kommt es auch für die PSP? Kommt irgendein Wendelhart oder war es Final Fantasy Tactics? Ich weiß es nicht. Also Final Fantasy Tactics gibt es ja als Remake für die PSP. Achso, gibt's schon. Gibt's schon als Remake. Dann kommt wahrscheinlich ein Wendelhart. Irgendwas es, kam. Es kann auf jeden Fall Wendelhart wird was Neues gemacht. Final Fantasy Tactics super. Ne, also alleine so. Oh Mann, Wendelhart. Da hätte ich mich im Nachhinein sehr geärgert, wenn ich das jetzt vergessen hätte. Da habe ich wirklich viel Zeit. Wir habe ich sogar Leute, die sonst nicht spielen, habe ich damit zum Spielen gekriegt. Mhm. Wir haben auch ohne Ende Sachen. Also über Tenchu könnte ich auch noch reden zum Beispiel. Stimmt, ne? Tenchu. Ja, ich glaube, wir werden am Ende in den Kommentarbereichen ganz viele Spiele finden, vergessen. Dann sage ich die nur, damit ich die nicht vergessen habe. Xenogears, supergeil. Alundra für die PS1, sehr gut. Symphony of the Night haben wir im PlayStation, im Castlevania-Podcast schon groß behandelt. Also ohne Ende Zeug. Also Vagrant Story hast du vergessen, oder? Ich hasse Vagrant Story. Okay, das wollte ich nämlich gerade mal sagen. Das ist ja auch fett abgefeiert worden. Ich hasse es. Dann habe ich es mal kurz gespielt und habe mich gefragt, okay, es sieht geil aus, aber das Spiel ist doch kacke, oder ja. wie? Ja, nee, das war reines Fanboy-Gewichse. Was ich mich noch erinnere, ist, dass man halt verschiedene, keine Ahnung, Elementwaffen haben konnte oder so. Wenn du aber die falsche Elementwaffe auf den falschen Gegner angewandt hast, dann hast du dem nur noch eins abgezogen. Also man konnte da sich, glaube ich, auch ganz hart verskillen. Du konntest dich also es gibt kein Spiel, wo du dich so sehr verskillen kannst wie bei Vagrant Story. Es war so ein Dungeon-Crawler, eben von den Leuten, die Final Fantasy Tactics gemacht haben und Hälfte Leute von Parasite Eve, die das Kampfsystem dafür programmiert haben. Du bist so ein Dungeon-Crawler, du bist ein Typ, der eben Waffen sich selber schmieden kann und geht durch einen riesigen Dungeon und kann dann gegen andere Monster kämpfen mit so einem halb Echtzeit, halb rundenbasierten System, wo man die Kamera anhalten kann. Es gab auch Timing, oder? Genau, Timing. Es gab sehr viele Features, die du bedenken musst. Diese Monster sind kein Ding mit dem richtigen Timing. Entschuldigung, der musste kurz raus. Aber es ist ein Spiel, wo du dann, also ich glaube, das haben sich viele schön geredet. Ne? Guck mal, es ist von dem, der Final Fantasy Tactics gemacht hat und Squaresoft macht nur geile Spiele oder sowas. Vagrant Story ist der letzte Dreck. Na so, gut. Ich würde es nochmal gesagt haben. Tolle Stimmung, Scheißspiel. Faust auf den Tisch. Okay. Ja. Aber ich glaube, langsam sollten wir so auch... Langsam. Ja, also so wir könnten wirklich... Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal eine Liste hätten mit 20 Spielen, könnten wir nochmal zwei Stunden reden. Aber ja, aber ich glaube, wir haben irgendwie so... Ja. Stattdessen rufen wir einfach auf, euch zu schreiben und zu sagen, was eure Lieblinge waren, wenn ihr überhaupt alt genug seid, um sowas gespielt zu haben. Genau, oder was mich auch interessieren würde, wenn ihr jetzt mal irgendwas probiert habt oder die Gelegenheit hattet, mal ein Spiel von damals zu spielen, wie ihr jetzt denn dazu steht, weil wir haben natürlich nicht mehr die Perspektive, weil wir damals mit dem Zeug aufgewachsen sind. Ja, genau, wie sieht man heute sowas? Guckt euch mal, gerne auch dürft ihr jede Menge Links auf YouTube-Seiten irgendwie posten, hier im Bereich, also dass den Leuten mal einen Eindruck geben kann, wie das früher aussah, dass man mal so eine Auswahl hat, wie die Sachen früher aussehen und wie das heute auf euch wirkt. Mhm. Ich würde mich auch gerne freuen drüber. Ich werde dann dementsprechend noch meine E-Mail-Adresse posten, wo das hier ran kann. Wenn ihr irgendwie nicht nur Feedback, sondern Leserbriefe kann man es jetzt hier nicht nennen, aber so einfach mal Sachen, so Fragen, die ihr uns gerne mal stellen wollt und so weiter, weil wir werden ja, wenn wir es dann öfters machen in Sachen Podcast, auch mal die Gelegenheit nehmen, direkt auf euch dann zu sprechen zu kommen und nicht alles bei mir zu beantworten. Eine kann ich schon beantworten, 30 Zentimeter. Also dementsprechend wird das dann... Eddie! Das ist der Eddie. Ist der Eddie hat nie eine Playstation gehabt, deswegen kann der dazu nichts sagen. Boah, bist du schlecht. Doch, er hatte eine. Eine umgebaute, illegale. Final Fantasy Tactics, Castlevania, Symphony of the Night. Okay. Oh Mann, ey. Ja. Wendell Hartz? Eddie hat eine Playstation gehabt. Wendell Hartz winkt da ab. Nein. Nö. Ist Eddie, notiert. Fährst du mit dem Auto? Hast kein Auto, gell? Ich habe eins. Okay, kann ich mit dir fahren, Trant? Ja. Ich will mit jemandem einfahren. Ja, da bleibt er plötzlich da, der Eddie. Für einen Podcast hat er keine Zeit, aber... Wir haben es auch ein bisschen verquatscht kurz, dann eben. Sag doch nur ganz kurz, guck mal, hier nimm mal Mikro und sag mal ganz kurz, welche Spiele dir spontan einfallen zu PlayStation, außer denen, die du gerade genannt hast. Spontan, Wipeout fällt mir spontan ein. Mhm. Ja, hatten wir schon. Sehr gut. Weil das eben dazugehörte. Wild Arms hatte ich noch. Mhm, sehr gut. Luna, ach du bist mein liebster Mensch. Alles so Rollenspiel-Honks. Ja, genau. Xenogears. Okay. Ah, mein Herz geht auf. Final Fantasy 8, Final Fantasy 9. Sollen wir euch einfach allein lassen? Wir müssen ein bisschen an euch rumfummeln. Oh, doch eins habe ich noch. Wie hieß dieses Prügelspiel von Capcom? Star Gladiator. Ach, mit dem Jojo-Penner. Genau, das habe ich tatsächlich. Das war gut. Star Gladiator. Ja, das war auch so ein abgefahrener Blödsinn. Das war auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. So schlecht. Ja, das war nicht von Capcom, oder doch? Ja, das ist von Capcom, ja. So. Gab es ja auch Teil 2 später für den Dreamcast. Es war gerade, wir haben gerade über, also wir, du kannst ja, es sind unglaublich viele Spiele für die PlayStation. Das ist so geil. Ist das die Minutenzahl? Ja, aber da ist auch noch der Shenmue-Podcast mit dabei. Podcast vorne dran. Das haben wir ja allein für Tarantino gemacht. Die alleine. Aber jetzt, das ist ja die 4 Stunden gerade fast dann schon. Ja, wir sollten auch langsam aufhören. Wir hören auch langsam auf. Ich glaube, wir können uns für das Thema wirklich sehr totquatschen. Also, danke fürs Zuhören. Ja, und auch vielen Dank an die PlayStation. Ne? Danke an die PlayStation. Eben, also so viel Scheiß, den Sony gebaut hat. Ja. Für die PlayStation werde ich ihnen ewig dankbar sein für das, was sie dann gemacht haben. Und ja, es hört sich natürlich theatralisch an, aber ich glaube, nachdem... Die bauen schon ein bisschen Scheiße, aber ich muss auch sagen, die machen nicht alles falsch und... Nee, absolut nicht. Also so gut die PlayStation 2 im Nachhinein noch war, die ist ja mittlerweile dann auch durch. Für mich hat sie nicht gleich den ganzen Stellenwert wie die PlayStation 1 einfach von der Wirkung. Ja, für mich dann Wirkung halt schon, weil ich ja die PS1 nicht hatte und erst mit der PS2 eingestiegen bin. Und ich glaube, die PS3 wird noch eine Stufe drunter sein, leider, was das angeht. Naja, so ist das. Aber gut, Leute, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich mal. Ich bin der Gregor. Ich bin der Trant. Und du bist ich bin der Simon und das Tschüss. Tschüss. Tschüss. Fröhliches Hanukkah, oder? Hanukkah. Ich habe keine Ahnung, wann es läuft. Guck mal. Okay, ciao.